normalerweise ich, weil Bernd heute auf dem Weg zu einer Veranstaltung ist und sich daher entschuldigen lässt. Insofern herzlich willkommen zur heutigen, was weiß ich, wievielten Sitzung des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschland an diesem etwas bedeckten 3. April. Die Tagesordnung ist heute relativ voll mit Anträgen. Ich würde mich freuen, wenn wir halbwegs zügig durchkommen. Wir sind mit der Anwesenheit von Bernd ansonsten vollzählig, entsprechend beschlussfähig. Gibt es Einwände oder Ergänzungen zur Tagesordnung? Habt ihr ein Pad, wo man reingucken kann? Ich habe den Padlink gerade links in den Chat geschickt. Und jetzt nochmal. Offensichtlich nichts zur Tagesordnung. Gibt es Einwände oder Wünsche zum Protokoll der vergangenen Sitzung? Link im Sitzungspad. Auch das nicht wunderbar, damit wäre das Protokoll genehmigt. Vielen Dank an Niki fürs Schreiben. Wir kommen zu den Kennzahlen. Swanhild. Wir haben auf dem Konto heute 300.000 und 343 Euro gehabt. Nee, wie heißt es? 300.340 Euro. Fehlt da nicht ein Müsste Cent? ich Danke, Swanhild. Sven? Ja, und Mitglieder habe ich ins Pad schon reingeschrieben. Das sind 32.400 und noch was. Habe ich vorhin rausgesucht. Und dann haben wir noch ca. 380 schwebende Mitglieder. Dankeschön, dann kommen wir jetzt zu Top 1 Aktuelles. Alios. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz berichten, was so der Stand ist bezüglich Island und Kroatien und auch die Vorstandssitzung etwas nutzen, um noch mal auch die Piratenöffentlichkeit darauf hinzuweisen. In beiden Ländern gibt es Wahlen diesen Monat. Und zwar wird in Island das nationale Parlament sozusagen gewählt, wo ja auch schon sozusagen eine Piratin im Moment drin ist. Und die zweite Wahl, die stattfindet, ist eine Europawahl, und zwar in Kroatien, die ja offiziell noch nicht ganz durchratifiziert sind als EU-Mitglied. Das soll bis zum 1. Juli passieren. Nichtsdestotrotz sind jetzt am 14. April Europawahlen dort und sobald halt die Verträge ratifiziert sind, wird das Europäische Parlament um 20 Abgeordnete erweitert und auch dort sieht es für die Piraten ganz gut aus. Wird auch im Moment viel Unterstützung durch Piraten aus allen möglichen anderen europäischen Ländern organisiert. Der Paki hat sich aus NRW hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, so ein bisschen in Deutschland die Koordination der Hilfe zu organisieren. Und auf europäischer Ebene macht das der MAP von den schwedischen Piraten, der auch bei der Amelia Amersdotter der Büroleiter ist im Europaparlament. Und der ist jetzt auch offizieller Wahlkampfmanager der kroatischen Piraten geworden, was ich ganz cool finde, weil das ist dann mal so wirklich transnationale Piraten in Aktion. Was bisher geschehen ist, unter anderem haben deutsche Piraten ein bisschen beim Design geholfen, also was Plakate und Flyer angeht. Also da wurden dann quasi die kroatischen Texte an die deutschen Piraten geschickt, die haben die übersetzt und Quatsch, nicht übersetzt, sondern dann gesetzt für Plakate und Flyer. Es wird auch potenziell noch eine Reisegruppe von deutschen Piraten geben, die dann noch runterfährt. Momentan unten in Kroatien sind zwei belgische Piraten, unter anderem der Paul, den man vielleicht auch kennt. Und auch aus den Niederlanden und aus England kommen die Leute mittlerweile an Bord. Und ja, da wäre es halt ganz toll. Hilfe wird da immer benötigt, also sowohl was Recherche, was Gestalterisches angeht. Und wenn ihr da Lust habt, euch noch ein bisschen einzubringen, dann wendet euch an den Paki. Das zu den beiden Wahlen und noch eine weitere Sache, die der Paki mit dem Tom vom P-Shop mittlerweile am Laufen oder abgesprochen hat. Und zwar macht der P-Shop jetzt wohl schon für die schwedischen Piraten gewisse Artikel, die sozusagen ja unfarbig sind und damit gleich, also welche Piraten-Buttons und so ein Kram, weil die sind jetzt sozusagen auch schon für die schwedischen Piraten günstiger über den P-Shop, als wenn sie das selber irgendwo bestellen, einfach höchstwahrscheinlich von unseren Mengen, die wir abnehmen und weil der Tom da ganz gute Konditionen verhandelt hat. Kleiner Wurf. Ja. Entschuldigung, ich dazwischen gehe, damit nichts Falsches aufgenommen wird. Also mit den Schweden arbeiten wir wechselweise zusammen. Wir kaufen Sachen von denen und die von uns, weil die der eine schon mal im Sortiment hat und der andere noch einfach übernehmen möchte. Also ist wechselseitig die Zusammenarbeit da. Ja, genau. Super, Tom. Also im Prinzip schön, dass du da bist. Dann kannst du das ja auch nochmal eben kurz, ich habe das nur, weil der Paki mir das heute auch nochmal berichtet hat, das wollte ich auch nochmal, weil ich es schön fand, den Kollegen und der Öffentlichkeit berichten, dass da wohl jetzt auch noch mit anderen Ländern, ich glaube den belgischen Piraten, da Dinge geplant sind, ähnlich zu verfahren. Ja, korrekt. Also alle Dinge, wo nur unser Signet drauf ist und wo entweder die Landesfarbe passt oder halt eine dritte Farbe gewählt ist, da sind wir eigentlich relativ gut mittlerweile schon bei den Artikeln, die wir führen. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, auch für befreundete Länder zu liefern. Ja, genau. Danke, Tom. Das waren eigentlich so die beiden Sachen, die ich unter Aktuelles euch kurz berichten wollte. Wenn es da keine Fragen gibt oder so, wäre ich dann jetzt auch damit fertig. Dankeschön. Kannst du die Kontaktdaten für Paki beispielsweise dann noch im Protokoll ergänzen? Ja, das mache ich gerne. Wunderbar, ich danke dir. Bernd hatte um eine Klärung des Budgets fürs Kandidatentreffen gebeten. Das würde ich dann aber gerne unter aktuelle Eingänge behandeln und nicht unter aktuelles. Dann von meiner Seite aus gibt's aktuelles. Der Vertrag von Anita wurde auf eine Vollzeitstelle aufgestockt bis zur Bundestagswahl, um die anstehende Arbeit bis zur Bundestagswahl bewältigen zu können. Eine weitere Stelle im Pressebereich wird für diesen Zeitraum dann auch ausgeschrieben werden. Die Budgets dafür, der Beschluss insgesamt für die Stellen ist ja bereits mit den Budgets 2013 beschlossen worden. Dann Johannes. Johannes? Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass ich ja hier Push-to-Talk habe. Hört ihr mich jetzt? Ja, wunderbar. Gut. Ich wollte hinweisen auf die beiden Aktionstage zur Bestandsdatenauskunft. Da sind sehr viele engagierte und aktive Piraten und Nicht-Piratinnen und Nicht-Piraten gerade dran, viel zu planen. Wer es nicht weiß, worum es geht, ist es ein neues Gesetz verabschiedet worden, Telekommunikationsgesetz, beziehungsweise eine Neufassung. Die Neufassung wurde nötig, weil der Patrick Breyer, Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein, zusammen mit anderen die alte Fassung vor das Verfassungsgericht gebracht hat und dort gekippt hat. Da geht es darum, über Kompetenzen der Polizei und des Verfassungsschutzes, unter welchen Umständen sie Zugriffe bekommen auf Handydaten von Providern, die PUCs bekommen können, um Handys zu entsperren, wann sie Zugriff nehmen dürfen auf persönliche Informationen in Smartphones unter anderem. Ihr könnt euch genauer informieren auf der Homepage, die ich in Zeile 52 ins Protokollpad geschrieben habe, im Protestwiki. Und da sind große überparteiliche Aktionen geplant. Piraten sind da stark mit drin in den ganzen Planungen. Es ist am Sonntag, den 14.04. sind bundesweite Großdemos geplant und am Samstag, den 27.04. Diese beiden Tage sind nötig, weil an allen Terminen jeweils in verschiedenen Städten schon Konkurrenzveranstaltungen waren und man dann gesagt hat, lass uns das Ganze in zwei Wellen ausrollen. Es ist auch in den letzten Tagen ein aus meiner Sicht sehr, sehr schönes Video entstanden. Das wird gerade nochmal überarbeitet, weil es Kritik gab, dass es als etwas zu überzogen betrachtet wurde. Da wird jetzt gerade nochmal dran gefeilt. Aber ihr habt vorab schon mal den Link, den ich euch in Zeile 53 gepostet habe. Bitte mobilisiert für diese Aktionen. Wir haben da das Potenzial, nach dem Leistungsschutzrecht und den ganzen Hoppla-Hopp-Aktionen, wo wir ein bisschen müde in die Puschen gekommen sind, wieder zu zeigen, dass wir in der Lage sind, Protest auf die Straße zu bringen. Und ich bitte euch, dass ihr da euch alle reinhängt, das möglich zu machen. Eine entsprechende Pressemitteilung ging heute auch schon raus und alle haben das Ganze auf dem Schirm. Der andere Hinweis ist nochmal auf die Antragskonferenzen. Ich tue euch gleich auch nochmal den Link aus dem Vorstandsportal mit dazu. Ich habe bisher nur Anträge aus 4 Städten und 7 Landesverbänden. Das ist durchaus noch Potenzial und Budget da, dass ihr euch noch aus weiteren Städten meldet, um Anträge für Neumarkt durchzugehen, zu diskutieren, Parteitagsneulingen zu zeigen, wie ein Parteitag funktioniert, einmal quasi einen Mini-Parteitag aufzuziehen. Meldet euch bitte per Mail an mich, wenn ihr mit einem Team in eurer Stadt so eine Antragskonferenz durchführen wollt. Ich kriege gerade noch im Chat hier die Info von The Citizen, der steckt auch im Planungsteam mit drin. Das nächste bundesweite Planungstreffen gegen die Bestandsdatenauskunft ist Dienstag, 9. April, 21 Uhr im Raum Datenschutz. Das ist schon ins Protokoll übernommen. Vielen Dank, Niki. Gut, danke für die Infos. Dann gehen wir weiter zu Berichten der Beauftragten. Welche Beauftragten sind da, möchten berichten und möchten dann in den Sprecherraum kommen? Der Verzeihung, hat noch einer der Bundesvorstände was anderes Aktuelles? Gut, dann jetzt, bitteschön, Gefion. Ja, hi. Ich war eine Weile nicht mehr da und dachte, ich gebe mal wieder ein Update dazu, was sich bei der Börsenpost so tut, weil sich da gerade unheimlich viel tut. Ja, gern, schieß los. Und zwar haben wir im Moment drei große Sachen auf dem Schirm. Zum einen der Mitglieder-Newsletter, den habe ich, weil wir auf einen Artikel gewartet haben, jetzt endlich letzte Woche fertig machen können. Ich warte nur noch darauf, dass unser Designer Luft hat, das PDF dafür fertig zu machen. Dann geht das Ganze an Sven und kann verschickt werden. Dann sind wir sehr beschäftigt mit der BGT-Vorbereitung. Hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen. Wir interviewen wieder alle Kandidaten für den Bundesvorstand. Also wenn sich dann welche finden, gerne einfach bei uns melden. Steht auch alles im Wiki. Bin ich jetzt besser zu hören? Wird mir angeschrieben, dass ich zu leise bin? Ich gehe mal davon aus, dass das so passt. Also das nächste ist, wie gehabt, die BWT-Vorbereitung. Wir interviewen die Kandidaten. Wir werden auch wieder Anträge vorstellen, sobald sich in der PTO herauskristallisiert, was tatsächlich behandelt wird. Das ist das Nächste, was wir auf dem Plan haben, woran wir aktuell ganz wahnsinnig viel arbeiten. Was wahrscheinlich, hoffentlich der eine oder andere auch schon gehört hat, ist die Printausgabe der Flaschenpost. Die soll im April erscheinen, also diesen Monat. Wir sind gerade dabei, einfach das Final fertig zu machen. Ich werde hoffentlich in den nächsten Tagen eine Preview haben, die ich dann auch über die Mailinglisten und auf Twitter ein bisschen verteilen werde, wie das dann tatsächlich aussehen wird. Wir haben die Sammelbestellung im P-Shop, da kann vielleicht der Dom noch 2 Worte mehr zu sagen. Die läuft noch bis zum 13. April. Und im Moment haben wir leider nur sehr, sehr, sehr wenige Bestellungen. Ich hoffe, dass da in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr kommt, weil ich ansonsten befürchten muss, dass das Projekt gescheitert ist, was sehr schade wäre, weil wir da jetzt 4 Monate lang dran gearbeitet haben. Und das war's von mir. Es sei denn, es gibt irgendwelche Fragen. Dann von meiner Seite aus erstmal vielen Dank, Gefion. Und ich kann nur bestätigen, dass es sehr schade wäre, weil die Flaschenpost-Printausgabe von dem, was bisher zu sehen war, wirklich schön wäre. Dann, Tom. Ja, hi. Also, Sammelbestellungen. Es gibt aktuell mehrere Sammelbestellungen im Shop. Einmal die Flaschenpost, da sage ich dann gleich noch was zu. Dann eine für die Longpapers, die Positionspapiere im neuen Design. Die läuft derzeit ein wenig glücklicher als die Flaschenpost, aber auch nur deswegen, weil die Berliner eh schon einen Auftrag platziert hatten, der die untere Marge sprengt, wo wir also direkt durch die Berliner und durch 10 Pakete, die ich bestellt habe, in einen vernünftigen finanziellen Bereich gekommen sind. Die Sammelbestellung läuft bis Ende April. Da bitte ich auch um rege Teilnahme. Und am allerwichtigsten, wir haben seit grob 3 Wochen die Planung eröffnet für die Bundestagswahl. Da haben wir natürlich noch nicht die endgültigen Artikel drin. Aber wir haben solche Dinge im Sortiment oder in der Planung drin, wie Hohlkammerplakate. Wie viel wollt ihr davon haben? Oder welches Budget denkt ihr in Hohlkammerplakate zu stecken? Welches denkt ihr in Poster zu stecken und so weiter? Also A1 Papierplakate und so weiter. Da ist auch der Rücklauf sehr, sehr schleppend. Deswegen habe ich darum gebeten, am Samstag auf dem Verwaltungstreffen in Berlin nochmal sein zu können, weil da eben doch viele Landesvorstände durch Gensex und Schatzmeister vertreten sind, um da nochmal ein bisschen Predigt zu halten oder ein Feedback zu bekommen, wo entweder ein Predigt dafür zu halten, dass mehr Beteiligung kommt, oder ein Feedback zu bekommen, warum es zu schleppend ist. Vielleicht sind doch einfach Budgets noch nicht klar und der Zeitraum ist zu früh oder warum auch immer. Wenn aber wiederum der Zeitraum zu früh ist, verschiebt sich natürlich dann irgendwann die Produktion auch nach hinten raus und es gibt die Anforderungen, im Mitte Juni, 2.11. Juni, die ersten Sachen zu haben. Das können wir dann irgendwann nicht mehr halten. Das ist der eine Part. Der zweite Part speziell zur Flaschenpost. Also es wird tatsächlich sehr, sehr schade, wenn da nichts zustande kam. Okay. Es gab auf der Marina Kassel deutliche Hinweise, dass da sehr viel zustande kommt. Wir haben intern mal gemeldet, Gefjan und ich, und gesagt, wenn unter 10.000 Stück nur vorbestellt werden, dann lassen wir das Projekt sterben. Da kann ich vom Shop aus zu sagen, erfahrungsgemäß schreien die Leute dann, wenn das Projekt gestorben ist oder wenn die Dinge eigentlich schon unterwegs sind danach, das bitte doch zu bekommen. Das heißt, wenn wir da auf 8.000 kämen, könnte der Shop durchaus auf 10.000 erhöhen. Wenn wir aber nur auf 1.000 kommen, die aus den Gliederungen vorbestellt werden, dann schafft der Shop nicht, die Lücke nach 10.000 zu schließen. Das dazu. Eine ganz, ganz kurze Ergänzung zu dem, was Tom gerade gesagt hat. Unsere geplante Auflage, die wir selber hingearbeitet haben, waren 50.000. Also 10.000 wäre das absolute Minimum, aber wir möchten natürlich eigentlich deutlich mehr als das haben, einfach weil es sich dann preislich deutlich mehr rentiert. Ja, korrekt. War gerade zu viel. Sebastian? Ja? Ach, ich habe mir nur gedacht, wenn gerade zu viel Ruhe ist und nicht weitergeht, dann springe ich schnell noch rein und sage, SG-Website, die Sache läuft erstmal und ganz neu. Wir sind jetzt wieder auf der Mitmachstärke vom Dezember angelangt. Das ist sehr schön. Darüber können wir hinterher noch streiten. So, wunderbar. Dann steht ja noch Johannes drin. Ja, vielleicht mag ja auch der Bernd das sagen. Ich dachte, es ist gar keiner der inhaltlichen Beauftragten da. Wir hatten gestern Vernetzungstreffen. Beauftragte sind momentan alle sehr beschäftigt, natürlich wegen der letzten Antragsvorbereitungen in allen Themenfeldern. Wir hatten eben gerade auch sehr viele Termine, deswegen ist es verständlich, dass heute kaum jemand da ist. Ich wollte kurz ankündigen aus Sicht der Themenbeauftragten, dass es am Freitag ein Pressefrühstück gibt in Berlin um 11 Uhr im Café Strandbad in Absprache mit der Presseabteilung, wo die Hauptstadtpresse in Kontakt gebracht wird mit den Themenbeauftragten und damit quasi mit der inhaltlichen Arbeit, die jetzt vor Neumarkt gerade an vielen Ecken der Partei sehr, sehr engagiert und gut abläuft. Gut, dann sehe ich jetzt keine weiteren im Sprecherraum und keine Einträge im Pad. Entsprechend würden wir zu Tagesordnungspunkt 2 kommen. Aktuelle Eingänge. Das ist das Einzige, was mir gerade bekannt ist. Die Bitte um Bernd, das Budget fürs Kandidatentreffen am 27. und 28.04. in April zu klären, in Berlin zu klären. Er geht von Kosten von etwa 1.500 Euro aus. Swanelt hat er da genauer mit dir geredet, weil ich kann da die Kosten nicht ganz nachvollziehen von dem, was er geschickt hatte. Ja, da sind das sind die Raumkosten für 2 Tage. Das sind die Kosten. Für mich stellt sich die Frage, ob die in deinem Wahlkampfbudget Platz haben oder ob sie da keinen Platz haben. Ich find's eng, ist relativ viel Geld und vor allem sind die Raumkosten, die er gemailt hatte, mit Mehrwertsteuer signifikant über 2000 und nicht 1500. Und deshalb weiß ich nicht, wo da jetzt diese Diskrepanz herkommt und würde das einfach gerne mit ihm besprechen vorher noch. Es waren, glaube ich, verschiedene Räume angeboten und da war etwas, was billiger war und etwas, was teurer war. Ich dachte, er wollte beide Räume. Ach so, okay, das habe ich dann nicht so genau nachverfolgt und gelesen. Tut mir leid, ich habe da auch nicht ganz genau drauf geguckt. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hatte zwei Räume im Kopf, aber ich kann mich da täuschen. Aber genau deshalb würde ich gerne einfach nochmal das in den Umlauf verschieben und nochmal ganz kurz mit ihm klären. Ja, wobei ich denke, das Ding ist wichtig. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, dass die Landesverbände sich dran beteiligen? Schwierig. Man könnte fragen. Ich finde es aber schwierig. Gut, aber das ist wichtig. Von daher denke ich mal, werden wir das ausgeben. Oder hat jemand schwerwiegende Bedenken, wenn wir das ausgeben? Wie viel Spiel hast du denn im Moment, Daniel? Wir haben Wie ja noch bitte? mehr. Wie sieht denn das finanzielle Spiel im Moment aus? Du hast uns ja in Dresden ein bisschen einen Rahmen vorgestellt, aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Wir haben ja heute noch mehr Anträge mit Finanzbedarf in der Tagesordnung. Ich bin im Moment leider auch nicht aktueller vorbereitet und besser vorbereitet, weil ich mich gerade aufs Verwaltungstreffen vorbereite. Und deshalb habe ich nicht am Budget aktuell rumgebastelt. Okay, aber du hattest ja so einen groben Überblick, hattest du uns ja in Dresden gegeben und es klang danach, als ob so um die 10.000 Euro momentan schon verfügbar sind. Du meinst, irgendwas mit Versicherung ist weniger als geplant, erinnere ich mich. Also sagen wir mal so, genauer werde ich das erst am 20.04. sagen können, weil ich dann tatsächlich Kassenprüfung habe und dann auch mit Irmgard zusammensitze und dann auch genauer erst Auswertung machen kann. Und deshalb alles, was ich heute sage, ist alles nur ungefähr und ich kann heute keine konkreten Auskünfte machen, weil andere Baustellen da sind. Und ich habe es für den 20.04., da habe ich wieder genauere Planung vorgesehen. Ich meine, 1500 Euro hatten wir eh schon mit dem Beauftragungsbeschluss für Bernd vorgesehen. Das heißt, insofern sind es maximal 7500 Euro, über die wir über den letzten Beschluss, 750 Euro, nicht 7500, die wir über den letzten Beschluss hinausgehen würden. Also ich schätze, wir werden davon nicht pleite gehen. Wenn es sonst keine Wortmeldungen mehr gibt, können wir es einfach kurz abstimmen. Bernd ist nicht da. Ich bin dafür, Markus. Ich bin auch dafür. Arnold. Dafür. Sven. Dafür. Johannes. Ich schließe mich Swanhild an dafür. Klaus. Dafür. Dann wäre das abgestimmt. Dann Tagesordnungspunkt 2.1. Piraten unterstützen die Kampagne Volksentscheid bundesweit. der Antragsteller zufällig da? Umlaufbeschluss 169. Das ist das Ding, was heute aktuell reinkam. Also wir sind immer noch bei aktuellen Eingängen, oder? Ja, wollen wir das behandeln oder wollen wir das verschieben? Ist der Antragsteller denn da? Sonst würde ich es auf jeden Fall verschieben. Scheint nicht der Fall zu sein. Also verschieben und weitermachen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Anträge. 3.1, Unterstützung der Piratenpartei Brasilien. Antragsteller Christian Thiessen. Christian, bist du zufällig da? Ansonsten alias. Ja, ich habe leider auch seit der letzten Sitzung, da hatten wir den ja auch schon noch nicht mit dem Antragsteller sprechen können. Also ich kann ja vielleicht für die, die von euch den Antrag noch nicht gelesen haben, es kurz zusammenzufassen. Also in Brasilien will sich eben auch eine Piratenpartei gründen und dafür müssen sie eben eine Gründungsversammlung abhalten. Und dafür wird sozusagen in diesem Antrag um Spenden gebeten. Ich glaube, das sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 8.000 Euro. Also wenn man auf den Link nochmal kriegt, die Begründung, die ist ein bisschen länger, die ist jetzt hier im Antragstext nicht drin, genau 20.000 real schätzen sie, weil sie das irgendwie in Brasilien, muss man das in Brasilia, in der Hauptstadt, abhalten, solch eine Parteigründungsversammlung und dann auch alle möglichen Dokumente noch zu unterzeichnen. Also ich fände es nach wie vor halt auch sehr schön, wenn wir mit dem Antragsteller da vorher nochmal sprechen können. Der Termin ist der 27.08. Nee, das war, glaube ich, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich wäre da grundsätzlich dafür, da schon eine kleine Spende vielleicht rüberkommen zu lassen. Aber das würde ich, wie gesagt, lieber vorher besprechen und wäre deswegen dafür auch den Antrag aufzuschieben. Ich würde dann selbstverständlich nochmal Kontakt versuchen aufzunehmen zu dem Antragsteller. Okay, das heißt, wir werden den Antrag an dieser Stelle hier nicht weiter behandeln, korrekt? Also, wenn es da jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu gibt. Ich hätte eine. Ja, bitte, Jens. Meines Wissens gibt es schon eine Partei in Brasilien dieser Art. Ist das bedacht worden? Wie gesagt, also ich habe noch nicht mit dem Antragsteller gesprochen. Wir hatten den zur letzten Sitzung reinbekommen und das war die Real-Life-Sitzung. Da war es natürlich etwas schwer, ihn reinzunehmen. Deswegen, ich kann auch nur das sagen, was im Antragstext steht und würde deswegen versuchen, zur nächsten Sitzung den Antragsteller reinzubekommen. Gibt es weitere Fragen? Achso, was es eventuell sein könnte, Jens, das steht auch in dem Antrag, glaube ich, in der Begründung drin. Die haben sich wohl eben gegründet, aber eben nicht in Brasilien. Und das müssen sie sozusagen für die formelle Anerkennung tun. Und darum geht es, um sozusagen die formelle Gründungsversammlung. Scheinbar hat es eine informelle gegeben und jetzt soll nochmal diese formelle gemacht werden. Danke für die weitere Erläuterung. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3.2, Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative für ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen. Antragsteller ist The Citizen. Citizen, kommst du in den Sprecherraum? Dankeschön. Stellst du ihn vor? Ja, danke sehr. In meinem Antrag geht es um eine europäische Bürgerinitiative. Dieses Mittel der europäischen Bürgerinitiative gibt es ja jetzt seit ungefähr einem Jahr und eine dieser ersten Bürgerinitiativen ist diese hier, die dieses Jahr im Januar offiziell registriert wurde bei der Europäischen Kommission und jetzt seit Januar eben ein Jahr Zeit hat, Unterschriften zu sammeln. Und das Coole ist, dass diese Bürgerinitiative ziemlich ähnlich das BGE fordert, wie wir es tun, also nicht einfach die Einführung, sondern auch die Erforschung verschiedener Modelle, das Ausprobieren, das Vergleichen, das Testen, passt also sehr gut zu unserem Programm und fordert eben auch ein emanzipatorisches BGE, das eher basiert auf dem Grundgedanken der Teilhabe aller Menschen und des Rechts auf sichere Existenz, anstatt zum Beispiel ein Bürgergeld, wie es die FDP will oder sowas ähnliches. Und weil diese Initiative so cool ist und europaweit ist, habe ich hier in dem Antrag eben 6 Punkte zusammengefasst und gegliedert, wie ich mir vorstelle, dass der Bundesvorstand aus eigener Kraft diese Initiative unterstützen konnte, wirkungsvoll, und habe unten in der Begründung auch 6 kurze Programmausschnitte aus unserem Grundsatzprogramm zusammengefasst und aus unserem Wahlprogramm, warum diese Initiative auch so gut zu uns passen würde als Piraten. Dankeschön für die Vorstellung. Gibt es Wortmeldungen dazu? Ich habe eine Rückfrage an den Antragsteller, und zwar, ob denn die Unterstützung oder Unterzeichnung dieser Petition oder dieser Sammlung da durch Parteien vorgesehen und oder erwünscht ist durch die Organisatoren. Das von den Organisatoren weiß ich es nicht direkt, kann ich leider nicht beantworten, deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ich weiß nur, dass man 1 Million Unterschriften insgesamt braucht und als zusätzliche Bedingung auch bestimmte Mindestunterschriften in mindestens 7 Ländern oder so. Das heißt, ich vermute, es ist schon viel Unterstützung willkommen. Also ist das eher ein Aufruf an die Mitglieder dieser Partei, dort zu unterschreiben, als dass die Partei selbst das tut? Also ich sehe es schon eher so, die Initiative muss extrem bekannt gemacht werden, um diese 1 Million Unterschriften zusammen zu bekommen, und sehe es schon so, dass auch die Partei diese Initiative fördern sollte. Ich denke, da kommen auch bestimmt noch viele andere dazu, viele andere Organisationen und Parteien, die das vielleicht unterstützen. Vielleicht bei den anderen Parteien nur Landesverbände, aber bei uns könnten wir es halt, weil es programmatisch abgedeckt ist, auch das als Partei unterstützen. Und ich glaube, ich nehme mal stark an, dass es bei den Organisatoren willkommen ist. Ja, um kurz mal das sachlich mit reinzugeben, das ist eine europäische Bürgerinitiative. Das heißt, es werden dort Unterschriften gesammelt von europäischen Bürgern. Und wenn 1 Million Unterschriften gesammelt sind, dann muss sich dort auf Europaebene damit beschäftigt werden mit dem Thema. Es ist ein sehr, sehr niederschwelliges Recht, das angesiedelt ist auf der ähnlichen Ebene wie bei uns das Petitionsrecht, ist allerdings das stärkste plebiszitäre Element, das es eben derzeit auf europäischer Ebene gibt. Und ihr kennt ja sicherlich die Right to Water Initiative, die jetzt die erste wahrscheinlich erfolgreiche europäische Bürgerinitiative ist. Das heißt, selbstverständlich gibt es überhaupt keine Möglichkeit für Parteien dort mitzuzeichnen, sondern es geht tatsächlich hier um eine strategische Kooperation. Und ich hatte das ja schon in der letzten Sitzung gesagt, dass in dem Sinne es wohl durchaus sinnvoll wäre, mit den Organisatoren, also zum Beispiel dem Netzwerk Grundeinkommen hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in Kontakt zu gehen. Genau die Frage, die Klaus stellt, auch zu stellen, ist euch eine strategische Kooperation mit einer Partei aus eurer Sicht erwünscht? Wie können wir uns da einbringen? Wie ist die ganze Aktion strategisch aufgestellt? Wie können wir das Ziel unterstützen, das ich durchaus für sehr unterstützenswert halte, diese 1 Million Unterschriften zu sammeln? Und dann, wie wir ja auch in Dresden schon sagten in der Vorortsitzung, wäre es durchaus dann auch nötig, wenn wir da ins Boot gehen, dass wir da auch eine Beauftragung aussprechen, eine klare Person, so wie bei IPRED oder bei ACTA damals, die diese ganzen Aktionen koordiniert und über den längeren Zeitraum hinaus, das läuft ja dann ein ganzes Jahr, guckt, wie wir in verschiedenen Aktionen und dezentral an Infoständen und so weiter, dass da immer Unterschriftenlisten liegen, dass wir die Menschen dazu auffordern, dass dazu was passiert. Einfach nur zu sagen, wir sind dabei, das halte ich für zu wenig, weil wenn wir da was dabei sind, dann sollte es auch eine erfolgreiche Aktion sein und dann sollten wir selber auch dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche Aktion wird. Insofern war die Frage letztes Mal aufgeschoben an The Citizen, ob er sich selber vorstellen kann, hier aktiv zu werden, das heißt erstmal Kontakt aufzunehmen mit dem Netzwerk Grundeinkommen und den anderen Akteuren in dieser Initiative, und dann rumzuhorchen, ob es eine Person gibt, entweder du selber oder jemand anders, der dort eine Beauftragung übernehmen würde. Also quasi eine Aktionsbeauftragung, das ist nicht zu verwechseln mit den Themenbeauftragungen, die wir haben. Und dann sollten wir ganz konkret in einer Art und Weise, wie du uns das ja schon vorgeschlagen hast, Aktionen beschließen, wie wir das sinnvoll unterstützen über einen längeren Zeitraum. Dankeschön, Markus. Ja, im Prinzip hat Johannes schon fast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich bin eben auch dafür, nicht nur unterzeichnen, sondern dann auch was zu machen. Deswegen wäre mir halt auch ein klarer Ansprechpartner sehr lieb, der das dann koordiniert und der dann vielleicht sich ein Team aufbaut und zum Beispiel eben sich dann mit den LVs abspricht oder wie auch immer, dass irgendwie die Unterschriftenlisten an die Infotische kommen und so weiter. Und eben der zweite Punkt, der mir auch sehr wichtig wäre, was ja von Klaus auch eingebracht wurde, dass mit den Organisatoren natürlich vorher gesprochen wird. Mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen wäre vielleicht, dass wir diesen Antrag jetzt auch nochmal schieben, dass The Citizen Gelegenheit hat, mit den Organisatoren mal zu schnacken und dann quasi mit der Antwort der Organisatoren und sozusagen einem potenziellen Koordinator, der sich dann der Sache auch annimmt und das innerhalb der Piraten organisiert, zur nächsten Sitzung wiederkommt und dass wir jetzt vielleicht einfach ein kurzes Meinungsbild einholen, ob wir prinzipiell bereit wären, mit dem, was die Kollegen eben genannt haben, diese Initiative zu unterstützen. Dann hätte Citizen auch was in der Hand und könnte sagen, ja, die Piraten wären grundsätzlich bereit, da mitzumachen. Wie sieht das aus? Wollt ihr das überhaupt? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen und Umständen und so. Und dann können wir das nochmal richtig beschließen. Dankeschön, Klaus. Ja, also ich bin dagegen, das zu schieben. Ich würde das gern heute entscheiden. Es ist ja kein Problem, wenn das jetzt aus technischen oder formalen Gründen hier abgelehnt wird und man kann ja dann einen neuen Antrag reinreichen mit Antrag auf Aktionsbeauftragung oder einem Konzept, was dahinter steht. Ich halte es nicht für zielführend, wenn wir jedes Mal von einer Sitzung zur nächsten die Anträge schieben, die sowieso in dieser Form keinen Bestand haben werden, sondern angepasst werden müssen. Das halte ich für ineffizient. Also wir können das jetzt hier ablehnen, dann könnte dann in den nächsten zwei Wochen oder zur übernächsten Sitzung ein besserer Antrag kommen, den wir dann bescheiden können. Fachlich oder politisch habe ich jetzt um Richtung IOS nichts gegen den BGE oder die Unterstützung von der Einführung eines BGEs und so weiter. An der Stelle ist die Antragsführung jetzt ist, aber muss noch angepasst und verbessert werden und da wird nicht besser, wenn wir von einer Sitzung auf die nächste schieben. Johannes? Ich hätte eine Rückfrage an The Citizen, ob du dir vorstellen könntest, den Kontakt zu den Organisatorinnen hier in Deutschland mal aufzunehmen. Und wenn du dir das vorstellen könntest, würde ich vorschlagen, den Antrag zu modifizieren und nur die ersten beiden Sternpunkte zu beschließen heute, nämlich die grundsätzliche Unterstützung und die Kontaktaufnahme und über die weiteren Punkte dann in einem neuen Antrag zu beschließen. Also quasi die Punkte 3 bis 6 zu streichen und Punkt 1 bis 2 Unterstützung und Kontaktaufnahme heute zu beschließen und das Citizen zusammen mit Thomas Küppers als Themenbeauftragten Sozialpolitik zu beauftragen, diese Kontaktaufnahme durchzuführen. Citizen? Ich würde eine Kontaktaufnahme mit den Organisatoren würde ich machen, allerdings würde ich auch nochmal darauf hinweisen, die Absicht von meinem Antrag ist ja auch, dass der Bundesvorstand sich da selbst aktiv einbringt in seiner Funktion als Bundesvorstand der Piratenpartei, weil das einfach mehr Gewicht hat. Und speziell beim Thema BGE ist es halt so, dass es schön wäre zu spüren, dass es auch im Bundesvorstand selbst Rückhalt für das Thema gibt, weil sonst sich potenzielle Beauftragte sicherlich vielleicht nicht so vorkommen, als hätten sie Rückendeckung und andere, die sich fürs BG engagiert haben, wie der Johannes selber, sind ja jetzt dann bald nicht mehr im Bundesvorstand und wurden vielleicht auch wegen dieses Themas nicht immer optimal behandelt und gerade deswegen ist auch die Absicht ein bisschen von dem Antrag, dass man sieht als Basis oder als sonstige Beauftragte, als Themenleute, als Programmfans, okay, auch der Bundesvorstand findet das Thema aktiv gut und supportet es, Das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke des Antrags. Und wenn zum Beispiel Klaus sagt, so in der Form kann der Antrag nicht angenommen werden, wäre es wirklich sinnvoll, wenn die Leute aus dem Vorstand, die sagen, so kann man es aus formalen Gründen nicht annehmen, konkret einen verbesserten Antrag selbst schreiben, weil nur sie wissen, welcher Antrag annehmbar ist und mir das auch nicht wirklich genau im Detail sagt, was jetzt an dem Antrag falsch ist, wenn man nur sagt, so kann man ihn eh nicht annehmen. Also ich wäre dafür, wenn auch ein Vorschlag gemacht wird, wie man den vollständigen Antrag komplett annehmen könnte, eine Umarbeitung, Vorschlag von Klaus. Ich finde es auch cool, wenn man nur die ersten zwei Punkte annimmt, wie es Johannes sagt. Aber letztendlich ist mir wichtig, also viele werden sich so oder so für diese Bürgerinitiative als Piraten engagieren, dass auch aus dem Bundesvorstand das Signal kommt, ja, wir supporten aktiv das Thema. Und wenn sich dann jemand findet, der das als Themenbeauftragter oder als Aktionsbeauftragter macht, hat er auch tatsächlich reale Rückendeckung. Von meiner Seite aus erstmal die Bitte, keine Spekulationen mit impliziten Unterstellungen zu kreuzen. Das mag ich nicht so sehr. Ansonsten, mir persönlich ist der Antrag zu sehr, wie Klaus es immer ausdrückt, Klassensprecher, mach mal. Was ich an dem Antrag sehr mag, ist die sehr detaillierte Auflistung, was getan werden sollte. Das finde ich ganz explizit gut, auch weil ja dann tatsächlich Überlegung dahinter steht, nicht nur ein, ich habe es mal gesehen, wäre doch toll, überlegt euch was, sondern konkrete Vorschläge gemacht werden. Das finde ich gut, das würde ich an der Stelle auch unterstützen. Ich würde dennoch den Antrag an der Stelle ablehnen, weil ich glaube, dass wir zuerst die Rücksprache mit den Organisatoren brauchen, bevor wir sagen, wir finden das eine tolle Idee und wir unterstützen diese Bürgerinitiative und stellen danach dann unter Umständen fest, dass die eine solche Unterstützung von einer Partei gar nicht möchten. Ich kenne mehrere Bürgerinitiativen, die eine öffentliche Unterstützung von einer Partei ablehnen, und von daher wäre die Rücksprache mit den Organisatoren meiner Meinung nach der erste Schritt. Ich habe kein Problem damit, wenn sie das macht. Ich habe auch kein Problem damit, wenn er dafür öffentlich beauftragt wird. Den Antrag, so wie er da gerade dasteht, würde ich aber ablehnen, weil mir zu sehr der Bundesvorstand soll mal ist, zu wenig Rücksprache mit den Beauftragten, zu wenig. Ich übernehme es auch selbst und vor allem eben, weil mir die Rücksprache mit den Organisatoren an der Stelle fehlt. Dann Johannes. Ja, ich kann im Wesentlichen dir, Sebastian, zustimmen, dass die Kontaktaufnahme im Grunde der erste Schritt ist. Wir haben ja festgestellt, die hat bisher nicht stattgefunden. Ich weiß, dass Bernd kürzlich einen Diskussions- und Vortragsabend zusammen mit dem Netzwerk Grundeinkommen bestritten hat. Dort auch in Kontakt ist also mit Ronald Blaschke und so weiter. Und ich bin sicher, Citizen, dass wenn dann ein Gesprächstermin zum Beispiel vereinbart wird, ein konkretes Treffen oder ein Telefonat oder ein Mumble mit den Organisatoren, dass dann auch ein Vorstandsmitglied, sei es, wenn es jetzt noch vor Neumarkt ist, ich oder auch Bernd selber, wenn er Zeit hat, mit dazukommt, sodass man da auch tatsächlich dann diese Rückendeckung und diesen Support ausdrücken kann. Ich kann das Anliegen verstehen und ich glaube, das ist genau diese Gratwanderung zwischen den Vorstand möglichst entlasten, indem die Kontaktaufnahme und dieses ganze Operative von einer beauftragten Person übernommen wird und natürlich trotzdem bei so einem wichtigen Thema auch Präsenz zeigen als Vorstand, damit es eben entsprechend die Bedeutung bekommt und trotzdem nicht diesen Klassensprecher, mach mal, du bist jetzt zuständig und ich bin raus, Touch hat. Insofern wäre das jetzt der Kompromissvorschlag auch auf Grundlage von Sebastians Wortbeitrag, ob wir sagen, wir nehmen, vielleicht du ziehst den Antrag formal heute zurück, es erfolgt möglichst in den nächsten zwei Wochen eine Kontaktaufnahme und wenn die schnell vonstatten geht, dann können wir ja eventuell sogar schon in zwei Wochen über einen veränderten oder unter auf fundierterer Grundlage mit mehr Informationen angefütterten Antrag beschließen. Klaus? Ja, ich habe eine allgemeine Anmerkung. In dem Antragsformular gibt es ein Feld, wo man ein zuständiges Vorstandsmitglied eintragen soll und ob man bereits mit dem Kontakt aufgenommen hat. Das steht dort nicht zum Spaß. Dort steht der Bernd. Wir können also jetzt nicht fragen, ob das hier passiert ist. Genau durch diese vorherige Kontaktaufnahme soll das vermieden werden, was jetzt wieder passiert ist, dass wir 30 Minuten über einen Antrag reden und der am Ende zurückgezogen, verschoben oder abgelehnt wird. Das ist Zeit, die wir uns alle sparen können und die wir alle an anderer Stelle verwenden können. Und insofern wäre es echt klasse, wenn wir nicht in der Sitzung feststellen, ja, da müsste mal der Vorstand irgendwie einen besseren Antrag schreiben, sondern wenn Antragsteller vorher mit den zuständigen Vorstandsmitgliedern sich unterhalten und dann gleich bestimmte Dinge erledigen oder vorarbeiten, sodass es in der Sitzung dann letztendlich nur noch inhaltliche Debatten gibt und nicht, ja, wir können hier das rausstreichen und dort den Punkt und hat dann überhaupt jemand die Organisatoren gefragt. Das kann man alles vor der Bundesvorstandssitzung klären. Johannes. Ja, nachdem du es gerade nochmal berechtigterweise, aber doch relativ scharf formulierst, Klaus, würde ich doch lieber, bevor wir da mutmaßen, ganz konkret fragen, Citizen, hast du mit Bernd darüber gesprochen? Bernd ist jetzt nicht da, aber du kannst uns das sicherlich sagen, inwieweit ihr euch da abgestimmt habt. Und dann auf jeden Fall sollten wir den Antrag heute durch zurückziehen oder wie auch immer nicht beschließen, den Vorschlag von, ich glaube, Alias war es, mit dem Meinungsbild oben halten und aufnehmen, dass wir dieses Meinungsbild auf jeden Fall bitte abstimmen, ob wir grundsätzlich diese Initiative unterstützenswert halten und diese Kontaktaufnahme dann auch von Vorstandsseite aus begrüßen, dass die dann auch mit dem entsprechenden Backing stattfindet. Also Frage an Citizen, was hast du mit Bernd besprochen, damit wir hier nicht mutmaßen, und bitte um das Meinungsbild. Ja, danke für die Frage. Ich habe dem Bubernd einen Tweet geschickt, in dem ich den Antrag beschrieben habe. Und ich stehe natürlich immer offen für Rückantworten. Ich blocke ja auch niemanden. Und somit habe ich ihn auf jeden Fall auf den Antrag und auf die Europäische Bürgerinitiative hingewiesen. Der steht ja jetzt seit mehreren Wochen, weil er ja schon vor dem letzten, vor der Bundesvorstandssitzung letztes Mal ja schon beantragt wurde, steht er auch schon im Wiki und ich stehe auch zur Verfügung. Also ich denke mal, er hat den Tweet bekommen, kam leider keine Antwort zurück. Und also ich stehe ja immer offen für Feedback, aber es kommen selten Antworten. Deswegen war sozusagen eine Kontaktaufnahme da, aber gab kein Gespräch halt leider in dem Sinne. Und deswegen weiß ich auch nicht, was der Bubern zu dem Antrag denkt, aber er war auf jeden Fall vor der letzten Vorstandssitzung darauf hingewiesen und im Wiki kann man ja auch Notizen hinterlassen oder mich kontaktieren. Per Twitter bin ich ja ständig online. So gesehen, man hätte mir gerne Verbesserungsvorschläge schicken können, aber gut, jetzt machen wir halt einfach das Beste draus. Wichtig ist, finde ich, dass es ein Meinungsbild deutlich gibt, dass es einen Wunsch gibt, das inhaltlich zu unterstützen, weil das eben echt sehr gut zu unserem Programm passt. Das habe ich ja in der Begründung auch gegliedert, ausformuliert und weil es halt europäisch auch ein wichtiges Thema wird, denke ich, sozialpolitisch in der Krisenzeit und so weiter. Überall Arbeitslosigkeit in ganz Europa, Europawahlen stehen auch an für die Piratenpartei dann. Und deswegen wäre das schön, da ein deutliches Meinungsbild zu haben, was fixiert ist. Und ich kann dann zumindest die Organisatoren auch anschreiben. Weitere Beauftragung muss man sich halt dann genau überlegen, weil es muss ja auch jemand sein, der sicherlich mit dem Vorstand sehr eng zusammenarbeiten kann. Wahrscheinlich ist es besser, wenn es der Thomas Küppers oder so macht dann. Oder jemand anderes, der speziell für BGE zuständig ist. Dankeschön dafür. Nur ganz kurz der allgemeine Hinweis. Twitter ist kein Antragsmedium. Wenn kein Kommentar auf Twitter kommt, kann es gut sein, dass ein Tweet übersehen wurde. Es gibt Tage, da kommen zig Dutzend oder 100 Replies oder Mentions auf Twitter an. Wenn man da nicht ständig drauf schaut, rauschen halt mal welche durch. Kann also gut sein, dass einem da etwas durchrutscht. Deshalb, wenn man tatsächlich jemand erreichen möchte, bitte eine E-Mail schicken und das nicht per Twitter machen. Und wenn man keine Antwort kriegt bei Twitter, dann bitte einfach nochmal nachfragen. Dann zum Meinungsbild. Grundsätzlich unterstützenswerte Initiative. Tragt euch einfach ganz kurz im Pad ein, dafür, dagegen, Enthaltung. Spanhel Sven. Enthaltung. Sven, bist du noch da? Ja, ich hab's gerade eingetragen. Bei einer falschen Zeile. Ich bin wohl auch in der falschen Zeile. Welche Zeile? Nee, du stehst aber unten schon. 216 bis 218. Welche Zeile wolltest du denn, Sven? Nee, ich war oben bei dem Antragstext mit eben gelandet. Achso, na gut. Achso, naja, ich muss sowieso. Ach, da steht das jetzt. Dann teile ich dem Antragsteller bzw. Johannes wollte das Meinungsbild mit, dass 3 Stimmen dafür bei 3 Enthaltungen, das heißt, das Meinungsbild wäre an der Stelle positiv. Citizen, wärst du unter den Umständen bereit, den Kontakt mit den Organisatoren der Initiative zu übernehmen, durchaus mit der Kenntnis, dass du das danach nicht weiter, gegebenenfalls nicht weitermachen möchtest, sondern einfach nur die Kontaktaufnahme mit den Initiatoren und danach die weitere Betreuung gegebenenfalls neu vergeben wird, auch bei dir bleibt, wie du das dann sieht. Genau, wie vorhin auch schon im, hier angekündigt oder beantwortet, würde ich die Kontaktaufnahme machen, aber würde mich bei weiteren Beauftragungen würde ich mich noch nicht dazu verpflichten. Das muss man halt dann sehen, je nachdem, wie es auch, was auch die Rückmeldung ist und was dann hier auch beschlossen wird und so weiter. Aber die Kontaktaufnahme mache ich ja. Dankeschön. Ziehst du den Antrag dann zurück? Da es so klang, als ob er in der Form auf jeden Fall abgelehnt wird, ziehe ich ihn zurück, ja. Wunderbar, dankeschön. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3.3, Durchführung einer Umfrage zur Online-Demokratie. Ist der Antragsteller Christoph Hupe da? Nein, der Antragsteller ist nicht da, aber ich kann Fragen zu dieser Umfrage beantworten, wenn das gebraucht wird. Könntest du den Antrag zuerst ganz kurz vorstellen? Ja, kann ich gerne tun. Da haben eine Reihe von Piraten das Problem, dass wir immer nur sehr differente Äußerungen haben zum Thema Liquid Democracy. Es gibt viele, die sind ganz stark dagegen und es gibt viele, die sind ganz stark dafür. Aber was die Basis meint, das wissen wir nicht. Und in dieser Umfrage, die dem Sven, glaube ich, auch schon als Lime Survey File vorliegt, werden ganz viele Fragen gestellt dazu, ob man sich vorstellen könnte, Liquid Democracy einzusetzen zur innerparteilichen Entscheidungsfindung und wie die genau ausgestaltet sein sollte, beziehungsweise welche Risiken und welche Fragen man an dieses Verfahren haben würde. Ist eine Umfrage, die enthält eine relativ große Anzahl von Fragen, sind sehr detailliert ausgearbeitet, auch in Bezug auf die Formulierung mit Wissenschaftlern gegengecheckt. Und diese Fragen, also wenn man dann sagt, man kennt ein bestimmtes Tool oder man hat ein bestimmtes Problemfeld, dann gibt's Detailfragen, sodass für denjenigen, der kurz diese Fragen beantworten möchte, bleiben, glaube ich, 10 oder sowas übrig. Und wenn man alles aufklappt, sind es ungefähr 70 Fragen. Dankeschön, Sven. Ja, der Antrag liegt ja schon ein bisschen länger vor. Der Christoph hatte mir das auch schon in der Testversion gezeigt. Und wir hatten auch schon darüber diskutiert. Es gab diese Projektgruppe. Da wird Klaus sicherlich gleich auch noch was zu sagen können, weil der ist ja etwas mehr im Thema. Und wir hatten ja bei der ersten Antragstellung vertagt und darum gebeten, dass Christoph sich dort mit der Projektgruppe auch nochmal zusammensetzt und die Sachen ja praktisch so ein bisschen fusioniert und da ein übergreifendes Ding von macht. Und da war jetzt noch nicht so klar rausgekommen, wie die Ideen der Projektgruppe Liquid Democracy, nennt sich glaube ich, wie die dort in diese Umfrage eingeflossen sind. Und das würde ich gerne nochmal wissen. Und ja, grundsätzlich bin ich dafür, sowas auch mal zu erfahren, das mal an alle Mitglieder zu schicken, beziehungsweise an die Umfrageteilnehmer. Und dann wirklich mal auch zu gucken, was stellen die sich vor, was haben die da für Ansprüche an die ganzen Geschichten. Soll ich dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Also diese Abstimmung ist geschehen. Die Projektgruppe Ständige Mitgliederversammlung, die vorher sehr klein war, hat nach der SMV-Con starken Zulauf bekommen. Und dort wird versucht, dass wir das Thema SMV uns in einer sehr konsensorientierten Art erarbeiten, das in Themenblöcke zerlegen und fragen, was wollen wir da zum Beispiel, was ist überhaupt das Ziel, was wollen wir beschließen können, wie verbindlich sollen die sein, was bedeutet überhaupt verbindlich und so weiter. Und da ist natürlich eine Frage ganz stark, wie soll der liquide Gedanke innerhalb einer solchen ständigen Mitgliederversammlung ausgestaltet werden, und da sind die Fragen natürlich genau das, was wir uns wünschen. Und da waren dann noch Leute dabei, die von der SMV-Con herkamen, der Navy und ich glaube auch, wie heißt er? Nee, mein Namensgedächtnis lässt mich im Stich. Anderer Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern, der dort mit in der SMV-Con-Organisation war. Klaus, du weißt doch, wen ich meine. Nils meinst du bestimmt. Bitte? Der Nils, ja, klar. Und wir haben dann die Fragen nochmal angeschaut und ein bisschen überarbeitet. Und da stehen jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute auch genau hinter diesem Set von Fragen. Waren auch aus Berlin noch Leute dabei und so. Also es sind relativ viele. Da waren, glaube ich, 30 Leute in der Sitzung, wie wir das überarbeitet haben. Ich fand den Fragenkatalog beim Durchlesen, das ist kein vollständiger Fragenkatalog, auf dem was geschrieben wurde, zu einseitig. Mir fehlt beispielsweise Abfragen zu vollständiger Anonymität oder ähnliches. Das gibt, ja, das ist mir noch nicht neutral genug. Inwieweit wollt ihr das im Vorfeld noch korrigieren, beziehungsweise inwieweit habt ihr das im Vorfeld überlegt? Also es sind eine ganze Reihe von Fragen dazu da, inwieweit Anonymität oder Pseudonymität oder die Klarnamenseigenschaft, das ist Ziel von mehreren Fragen. Und es ist auch abgefragt, wenn an verschiedenen Aspekten Kritik geübt wird, welche Art von Kritik das genau ist. Wir können aber da gerne auch, wenn noch konkrete Vorschläge sind, zusätzliche Fragen aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Also es ist gar nicht an Dogmatik gefragt, sondern es ist wirklich eine total ergebnisoffene Erhebung der Basis, damit wir für die Diskussion bessere Möglichkeiten haben, zu argumentieren, was nun wirklich Ausnahmemeinung ist und was das ist, was viele wollen. Klaus? Ja, ich fange mal mit der guten Nachricht an. Also die Umfrage ist in dem Stand, wie ich es zuletzt gesehen habe, um Welten besser geworden und gewachsen als zu den ersten Entwürfen von einem halben Jahr oder so. Da bin ich sehr dankbar für, dass da viele Anregungen eingeflossen sind. Was die Neutralität angeht, möchte ich dem Sebastian recht geben. Ich habe auch den Eindruck, dass in einigen Fragen immer noch so eine gewisse Grundannahme drin steckt, aus gewissen Ängsten oder sonst irgendwelchen Befürchtungen heraus, die das nicht ganz so neutral macht, die Fragestellung, wobei das jetzt kein Showstopper ist für mich. Ich bin grundsätzlich für so eine Umfrage. Das ist durchaus sinnvoll. Wir haben ja letztens erst gelernt, dass wenn wir mal alle befragen, dadurch, dass hilfreiche Informationen entstehen können, wie zum Beispiel jetzt mit dem Parteitag, dass ja, wir keine Neuwahlen wollen zum Beispiel. Was ich formal vermisse, ist, dass der Antrag noch in der Form da ist, wie er vor 3 Wochen gestellt wurde und die Änderungen der letzten eben nicht drin stehen. Da gab es nur einen Link per E-Mail zu einer Testversion der Umfrage. Das heißt, so wie der Antrag jetzt da steht, könnte ich ihm formal nicht zustimmen, weil er was völlig anderes beantragt, als tatsächlich die Umfrage im Moment ist. Dann finde ich es ein bisschen schade, dass der Pluto nicht da ist, weil er hat auf Twitter ein bisschen rumgeätzt gegen Sven und mich und hat leider auch nicht abgesagt für heute. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade, aber okay, das kann man wahrscheinlich nicht ändern. Was mir bei der Umfrage nicht so gefällt, ist, dass sie teilweise auf Details eingeht, und zwar auf die Frage des Wie soll man das machen, also eben so diese typischen Details, über die sich die Partei seit drei Jahren streitet, Delegationen weitergebbar oder nicht oder direkt und so weiter. Soll es Liquid Feedback sein und wenn ja, soll es bunt sein? Ich bin der Meinung, dass wir gerade unter dem Licht der laufenden SMV-Debatte und dieser Debatte um Dinge oder um Möglichkeiten zur verbindlichen Beteiligung außerhalb von Parteitagen uns als Partei erstmal auf das gemeinsame Ziel einigen sollen, nämlich das ob wir überhaupt online verbindlich entscheiden wollen. Das ist nämlich nicht raus. Man sieht es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, gibt es eine Entscheidung, die haben gesagt, nein, wir wollen das offline machen, weil offline eben mit Unwahl bestimmte Wahlgrundsätze erfüllt werden können, was online nicht geht, und das ist, die Wahlgrundsätze sind dann wichtiger, als das online zu machen. Das ist also eine Entscheidung, in die Partei auf Bundesebene auch treffen könnte. Und von der dann abhängig ist, weil wenn wir sagen, wir wollen das auch auf Bundesebene mit Unwahlen machen, dann erübrigen sich alle Dinge mit, die Online-Tools angehen und deren Ausgestaltung, brauchen wir da nicht mehr drüber nachdenken, weil das halt sich nicht mehr stellt, die Frage. Insofern ist die Umfrage besser und ich finde sie sogar fast gut. Allerdings würde ich sie in der Form, wie sie jetzt ist, erst nach dem Parteitag stellen, wenn wir wissen, ob die Partei sich auf verbindliche Online-Beteiligung überhaupt einlassen möchte oder nicht. Das ist nämlich, da hat jeder sein eigenes Gefühl und wir haben es noch nicht gemessen, was tatsächlich der Wunsch ist, wenn man das die Umfrage jetzt so umbaut, dass man alle Wie-Fragen rausschmeißt und ums Ob geht, also online oder offline, dann so ein paar Prinzipfragen wie direktdemokratisch, repräsentativ oder eben dieses Liquid-demokratisch und sich aber von Tools und Ähnlichem komplett löst, wäre mir das persönlich lieber. So in der Form, wie sie jetzt ist, steht schon im Wiki, würde ich immer noch nicht zustimmen. Der Pluto lässt sich entschuldigen. Er ist aus familiären Gründen bei seiner Oma und hat dort kein Internet zur Verfügung. Er konnte sich auch nicht mehr abmelden. Das war irgendwie eilig. Ja, Entschuldigung, falls das Zuschauer rüberkam. Wenn jemand einen Notfall hat oder sowas, dann ist es halt so, dass es dann passt dann schon. Darf ich was noch sagen zu dem Zeitpunkt der Umfrage? Ja, gerne. Also angesichts der Diskussion und der Anträge, die wir für Neumarkt erwarten, wäre es natürlich sehr interessant, viele Fragen vor dem Parteitag beantworten zu können, damit auch der Parteitag, der ja typischerweise aus vielleicht mehr Engagierten und mehr auch in die existierenden Strukturen eingeordneten Leuten besteht, weiß, wie andere Leute, die jetzt vielleicht weniger in diesen Strukturen unterwegs sind, denken. Wenn du sagst, Klaus, gewisse Dinge über Tools rauszunehmen, bestünde die Möglichkeit, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen, diese Anregungen aufnehmen und dass wir das dann irgendwie in einen Umlauf ohne Sitzung geben, dass wir das noch rechtzeitig unterwegs kriegen. Ich dränge mich mal kurz rein, weil ich auch direkt angesprochen werde. Ja, wir können da gerne, wenn ich es schaffe, nochmal ein Mumble kommen oder per E-Mail da was klären, das ist kein Thema. Ich kann mir die Umfrage nochmal genau angucken und sagen, welche Fragen ich für detailliert halte und die rausnehmen würde. Der Grund ist auch deswegen, warum ich es nicht vor dem Parteitag möchte. Wir haben seit 2010 die Debatte um diese Online-Beteiligung. Das ist ein tiefer Graben, der sich an bestimmten Themen durch die Partei zieht. Da sind Menschen rausgemobbt worden, sind ausgetreten. Das ist eine sehr unglückliche Stimmung seit drei Jahren und wir sind jetzt langsam auf dem Weg dahin, dass wir feststellen, okay, das gemeinsame Ziel, nämlich, dass wir das besser machen wollen mit der Demokratie und dass wir eben auch im Internet abstimmen können wollen und dass wir diese ganzen neuen Methoden nutzen wollen, um mehr Demokratie zu wagen, dass wir langsam diesen Konsens tatsächlich feststellen und finden, ja, auch wenn wir unterschiedliche Wege dahin gehen wollen, das Ziel ist zumindest dasselbe. Einige dieser Fragen, wie sie in der Umfrage stehen, werden aber dafür sorgen, aus meiner Erfahrung heraus, dass man eben, weil es vor dem Parteitag passiert, sich auf dem Parteitag dann damit befassen wird. Ja, aber der Umfrage ging es doch bei diesem Tool, dass im Liquid Feedback die Delegation erst nach 180 Tagen verfallen und nicht nach 90 Tagen oder gar nicht, wird die Debatte von diesem großen gemeinsamen Ziel, was wir eigentlich alle haben, wahrscheinlich wieder weggelenkt auf solche Details, über die wir uns seit drei Jahren streiten, ohne eben das gemeinsame Ziel festzulegen. Deswegen würde ich an der Stelle vor dem Parteitag diese Details halt rauslassen, um es zu ermöglichen, dass wir es schaffen. Entweder sagen wir ja, dass mit dem Online und mehr Demokratie im Internet wagen und mehr direkte und indirekte Partizipationsmöglichkeiten wollen wir auch innerparteilich machen und dieses Versprechen an den Bürger und unsere Wähler einlösen. Oder wir wollen es eben ganz klassisch machen, weil eben zum Beispiel Wahlgrundsätze wie Geheimheit und sowas uns deutlich wichtiger sind in der Abwägung, dann geht es eben nicht online. Navy und Simon waren beide noch kurz im Sprecherraum, sind mittlerweile wieder rausgegangen. Wolltet ihr noch was sagen oder hat sich das erledigt? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, erstens, dass es der Nils war, das hat sich ja dann erledigt gehabt. Und das zweite ist, wenn wir so eine Umfrage machen, dann wäre es sicherlich im Vorfeld von der Nacht sehr clever, das so zu tun. Aber das sind Sachen, die muss ich gar nicht erzählen. Dann hatte ich mich noch eingetragen. Was ich vorhin meinte, war tatsächlich die Frage nach Anonymität, weil in den Fragen bislang immer von Pseudonymität geredet wird. Also geheime Abstimmungen. Und das sind tatsächlich Unterschiede, die hier noch nicht ausreichend klar sind, meiner Meinung nach. Und ich würde mir wünschen, dass die Fragen insgesamt einfach nochmal auf Neutralität hin überarbeitet werden. Johannes? Ja, zwei Sachen. Zum einen zur Diskussion und zur Kontaktaufnahme. Ich glaube, das, was Klaus vorher zu Recht gesagt hat, bei dem Antrag zur Bürgerinitiative BGE, dass wir erwarten, dass Basispiraten mit dem zuständigen Vorstandsmitglied vorher Kontakt aufnehmen. Das geht genauso andersrum. Der Antrag liegt schon länger vor. Und ich finde es jetzt ein bisschen interessant, dass die Vorstandssitzung quasi zu einem Arbeitstreffen mutiert, welche Fragen da vielleicht noch rein sollten oder raus sollten und man sich im Grunde hier weiter verabredet zu weiterem Input in diese seit langem schon erarbeitete Umfrage. Also wenn wir tatsächlich feststellen, die Umfrage ist noch nicht ausgegoren, dann natürlich überarbeiten, aber bitte dann zügig und damit es dann vorangehen kann. Ich glaube, das ist dann nicht der richtige Ort, dass wir das hier machen. Zu der Ob-Wie-Frage allerdings habe ich eine ganz klare Position. Natürlich gibt es Menschen, die, wie du, Klaus, sagen, lass uns erstmal das Ob klären und dann über die Details sprechen. Allerdings haben wir auch bei der SNV-Con aus Gründen genau die andere Strategie gewählt. Wir haben uns schon mal unterhalten über Details, um dann immer wieder auf die grundsätzliche Frage zurückzukommen. Und es gibt durchaus Menschen, die unterschiedlich ticken. Und ich kenne einige Menschen, die sehr zu Recht sagen, ich kann mich momentan noch nicht entscheiden bei dieser Grundsatzfrage Online-Demokratie, ob, weil ich will erst eine Ahnung haben, in welche Richtung das gehen könnte. Ich will nicht die Katze im Sack kaufen und ich habe Sorge, wenn ich jetzt an so einem Grundsatzbeschluss zustimme, dass ich dann morgen was kriege, was ich nie gewollt habe. Deswegen finde ich so eine Debatte, wenn sie läuft, den Versuch, sie quasi einzuschränken oder also jetzt nicht top-down einzuschränken, aber zu sagen, die Umfrage ist richtig, aber doch bitte jetzt nicht. Ich denke, wir sollten die Umfrage nach ihrer Qualität beurteilen, ob sie sauber gearbeitet ist, ob sie die richtigen Fragen stellt. Und wenn sie das tut, dann sollten wir sie genauso behandeln wie die Kiwi-Club-Umfrage zum Beispiel, die auch herausgeschickt wurde, als sie fertiggestellt wurde. Und sollten dann nicht aus, ich sag mal, politischen Gründen, weil wir der Meinung sind, die Debatte sollte in dieser Form erst nach dem Parteitag geführt werden, in dem Detaillierungsgrad sie dann jetzt zurückhalten. Ja, dann kurz noch zwei Sätze als kurze Erwiderung. Wir haben mit dem Pluto kurz Kontakt aufgenommen, nachdem der Sven uns noch einmal erinnert hat, dass der Umlaufbeschluss noch offen ist nach der Real-Life-Sitzung in Dresden und haben mit ihm ausgemacht, dass wir heute in der Sitzung Fragen besprechen. Aber ansonsten nehme ich das, hast du recht, man hätte vielleicht irgendeinen Mumble machen können oder so, aber das ist jetzt halt nicht passiert. Das andere, diese Angst, dass dann, wenn ich sage online, dass am Ende was kommt, was ich nicht möchte. Naja, alles, was passiert, passiert aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen in dieser Partei und in dem Fall wahrscheinlich jedes Mal aufgrund von Zweidrittelmehrheiten. Und da entscheidet halt die Mehrheit, dass was passiert. Und wenn ich Teil der Minderheit bin, die zwar meinetwegen mal fiktives Beispiel ist, weil ich möchte online, aber halt ausschließlich mit einem Tool, welches einen roten Abstimmknopf hat, und die Mehrheit sagt, nein, der Abstimmknopf soll grün sein, dann ist das so. Also ich glaube, die Angst brauchen wir nicht haben, weil am Ende entscheiden nicht irgendwelche Projektgruppen oder Vorstände, sondern der Parteitag und das mit einer Zweidrittelmehrheit und das ist dann halt die Entscheidung der Partei. Dankeschön. Gibt es an der Stelle noch weitere Wortmeldungen? Ja. Dann schieß los. Du sagst es, dass es keine Frage zur Anonymität gibt. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt tatsächlich eine Präferenzliste, wo auch eingetragen werden kann, beziehungsweise ausgewählt werden kann, ich möchte nur anonyme Abstimmung. Wenn man danach nichts anderes einträgt, ist halt dann anonyme Abstimmung absolut mit drin. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal aufgeguckt hast, aber es hat sich einiges getan daran. Falls ich das gesehen habe, tut es mir leid. Musst du nicht leid tun, passiert. Hast du den Link? Dann such einfach mal nach anonymen Stimmabgabe. Ich schlage vor, dass wir den Christoph bitten, dass er den aktuellen Stand auf seinem Server bereitstellt, was wahrscheinlich sowieso schon der Fall ist, und den Link entsprechend rumschickt, dass jeder sich die Fragen, so wie sie jetzt sind, anschauen kann. Das würde ich auch ganz gut finden. Also der letzte Stand, der sah schon ganz gut aus und da war auch was zur Anonymität drin. Das ist der letzte Stand, der im Wiki verlinkt ist, auf Benutzer Christoph Pupe, Umfrage LD-Vorbereitung? Nicht ganz, weil wir haben danach noch Überarbeitungen gemacht in der Umfrage im Prototypen selbst. Aber ich schicke den Link dann nochmal rum, also da werde ich Christoph nochmal kontaktieren. Beziehungsweise suche ich den anderen Link nochmal raus, den habe ich jetzt nicht gerade so dran. Ich würde dann schlage vor, dass wir unter dem Gesichtspunkt, das was im Wiki und im Pad jetzt als Antrag steht, sich von dem, was tatsächlich die Umfrage beinhaltet, ziemlich deutlich unterscheidet, wir den Antrag jetzt wieder in den Umlauf verschieben und würde mich selbst bereit erklären, noch rechtzeitig vor der nächsten Vorstandssitzung im Umlauf dort entsprechend abzustimmen und dafür zu sorgen, dass wir noch eine Entscheidung kriegen, sodass dann spätestens in 14 Tagen die Umfrage rausgehen könnte, sobald sie sofern angenommen wird. Das kann ich also nicht voraussagen. Ganz kurzer Einwand, ich persönlich würde es gerne vor Nordmarkt machen, würde da gerne ein Meinungsbild haben dazu, um das nochmal eben kurz zu ergänzen, aber am 14. April geht die Antragsreihenfolge auch raus. Das dürfen wir da in dem Zusammenhang auch nicht vergessen. Gut, aber zumindest wird jetzt erstmal dann in den Umlauf verschoben und wir klären alles Weitere dann mit dem aktuellen Stand der Umfrage, wenn wir sie haben. Dann Dankeschön, Monopol, für die Vorstellung des Antrags und die Beantwortung der Fragen. Verzeihung, Johannes, dich habe ich übersehen hier, sorry. Ja, mir weiß jetzt noch nicht so ganz Konsens mit dem Umlauf. Also ich bin da ganz bei Sven, ich fände es ungünstig, wenn das jetzt irgendwie erst in 2 Wochen rausgeht, wo dann schon die Antragsreihenfolge in einer großen Umfrage bearbeitet werden soll, was mir sehr wichtig ist, auch aus meinem Amt raus, dass sich da die Mitglieder ordentlich Zeit nehmen. Und ich glaube, dann 2 Wochen vor dem Parteitag noch schnell diese Umfrage zu schicken, ist auch Quatsch. Das heißt, mir läge dran, dass die Umfrage, nachdem jetzt so lange dran gearbeitet wurde, tatsächlich jetzt in Kürze raus kann. Und ich würde da um ein Meinungsbild bitten, wer der anwesenden Vorstandsmitglieder jetzt soweit den daran Arbeitenden, da zähle ich jetzt mal Klaus und eventuell auch Sebastian oder Sven noch mit dazu, weil die ja noch inhaltlichen Input geliefert haben, insoweit vertrauen, dass die mit den Antragerstellern jetzt nochmal da drüber gucken, aber wirklich in einem kurzen Prozess, der dann auch in 2-3 Tagen beendet sein könnte, da zu einer Einigung zu kommen. Und wenn sie da zu einer Einigung kommen, dass das Ding dann einfach rausgehen könnte. Das fände ich hilfreich, hier mal ein Meinungsbild zu kriegen, damit ich abschätzen kann, ob es denn Chancen gibt, dass das Ding in 3-4 Tagen wirklich fertig ist und dann auch raus kann. Ja, das ich mein. Nee, du zuerst. Ich für meinen Teil kann zumindest zusagen, dass ich kein Problem darin sehe, in den nächsten 3-4 Tagen das endgültig zu entscheiden. Ich würde mich anschließen, wenn wir jetzt nochmal alle zusammen die letzten Details abschleifen, können wir bis Ende der Woche den Umlauf zu Ende beschließen. Und beziehungsweise der Monopol schreibt gerade im Chat, am Montag ist die Projektgruppensitzung. Das heißt, wir könnten spätestens nach dieser Sitzung feststellen, okay, wir haben alle Unklarheiten beseitigt und könnten dann quasi im Laufe des Dienstags nächste Woche den Beschluss zu Ende bringen formal. Das geht ja ohne eine Sitzung, geht im Umlauf. Und dann kann, je nachdem, wie die Ressourcen beim Sven mit dem Leim zu sind, das Ding quasi sofort raus. Sven? Ja. Zustimmung. Okay, danke. Würde ich noch eine Frage bei euch lassen? Ja. Wäret ihr angesichts der Bedeutung dieser Fragen bereit, die an alle zu schicken oder nur an die mit Umfragepräferenz? Wortmeldung Klaus. Da habe ich, glaube ich, zu der, ich glaube sogar zu dir, war das per E-Mail, ne? Bei dieser zweiten Umfrage zu gemeinsames Wahlprogramm. Wir haben diese Opt-in-Möglichkeit extra geschaffen, damit sich Leute entscheiden können, sie wollen sowas kriegen oder nicht. Und wenn wir dieses Opt-in quasi bei jeder Umfrage durch einen Vorstandsbeschluss ersetzen und damit irrelevant machen, dann war das alles für die Katz. Und ich glaube, irgendwo im Wahlprogramm steht, dass wir Opt-out in dem Moment. Dass wir eben das mit dem Opt-in wollen, dass Opt-out nicht reicht. Und das sollten wir vielleicht dann uns auch die entsprechenden Maßstäbe anlegen, auch wenn es jetzt vielleicht natürlich aus Sicht der Ersteller sinnvoll wäre, da alle 30.000 zu fragen, anstatt halt nur knapp 5.000. Könnte man in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen Werbung dafür machen, dass man nochmal sagt, wie man an den Link rankommt und seine Umfragepräferenzen setzen kann und vielleicht das mal an alle die schicken, die es noch nicht mitbekommen haben, weil bisher ist das immer nur so als Anhang in irgendwelchen Mails rumgegangen. Da gibt es im Wiki auch mittlerweile ausführlichere Infos. Ich habe die Umfrageseite auch dementsprechend überarbeitet und da auch nochmal Links draufgepackt auf die Wiki-Seiten, wo es nochmal erklärt wird. Und wenn wir diese Umfrage dann auch als offene Umfrage machen würden, wo die Leute ihren persönlichen Token nehmen können, dann könnte auch jeder, der nicht an der Umfrage teilnimmt, dann auch noch nachträglich an dieser einzelnen Umfrage teilnehmen können. Also Möglichkeiten haben wir da genug. Gut, danke. Dann würde ich jetzt zur Tagesordnung 3.4 gehen. P-Shop, parteischädigender Artikel. Wenn ich das richtig weiß, Warnhit, war das bereits in deinem Geschäftsbereich erledigt, oder? Ich hatte Tom gebeten, eine Stellungnahme dazu zu schreiben. Die hatte ich euch auch weitergeleitet. Tom, wenn du da bist, magst du was dazu sagen? Ja, kann ich gerne, aber vielleicht erst der Antragsteller zum Antrag, falls er da ist. Nordkoreanisches Plastikradio, bist du da? Gut, dann fange ich einfach mal an. Dauert ja eh schon lang. Also ich schilder mal kurz, warum ich entschieden habe. Also wenn, dann habe ich die Partei geschädigt, weil ich auch entschieden habe, dass dieser Artikel da gelistet wird. Hab schon ein bisschen überlegt, weil GEMA draufsteht, aber letztlich die Logik heißt, das ist ein Mensch, der ist Musiker, der ist seit Jahren in dem Business unterwegs, verdient da sein Geld mit, ist deswegen bei der GEMA gelistet und hat ein Piratenprojekt gemacht, wo er in die Vorfinanzierung geht und seinen gesamten Gewinn aus dem Projekt zu 50% für die Rheinland-Pfalz-Piraten und zu 50% für die Bundespartei spendet. Und da war für mich ganz eindeutig klar, dass man einem Künstler, der ein Piratenprojekt macht, nicht anlasten kann, dass er bei der GEMA gelistet ist. Wir sind zwar gegen so Verwertungsgesellschaften, aber nicht gegen Menschen. Und das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst, das, was den Artikel da an den Platz gebracht hat, wo Piraten für Piratenprojekte machen. Gibt es Wortbeiträge? Johannes. Ich wollte nur wissen, es ist schon im Chat beantwortet worden, ob das Ganze, ob die CD bei der GEMA, ob der Antrag schon beschieden ist. Habe ich es richtig verstanden, dass das Problem ist, dass der Künstler bei der GEMA ist und deswegen soll die CD nicht mehr im Shop verkauft werden? Also das geht bis hin, also ich habe den Text jetzt gerade nicht da, den muss ich jetzt im Pad suchen, so aus Erinnerung raus, bis dahin, dass parteischädigendes Verhalten vorliegt, weil halt ein Piraten-Signier in dem GEMA-Signier steht. Und das finde ich, ist eine bemerkenswerte Sicht der Dinge. Nochmal Nachfrage, ich habe es gerade auch auf Popcorn-Piraten gesehen, geht es darum, dass für diese CD selber keine GEMA-Gebühren entrichtet wurden und wir damit die Regeln der GEMA gebrochen haben, oder geht es darum, dass der Künstler bei der GEMA ist und das ist deswegen ganz böse? Letzteres. Gibt es weitere Wortbeiträge zu dem Thema? Ich würde gern was dazu sagen. Ja, bitte. Also ich finde es unglaublich, dass so ein Antrag in der Form kommt und hier den Piratenshop versucht zu beschädigen. Es gibt innerhalb der Piratenpartei in keiner Form einen Antrag, alles prinzipiell abzulehnen, was GEMA ist. Wir wollen die GEMA grundsätzlich reformieren, aber jetzt Künstler quasi eine Art Haft reinzunehmen, weil sie Mitglieder einer Verwertungsgesellschaft sind. Also das finde ich extrem kritisch und sehr, sehr gefährlich. Und auf so eine Spur sollten wir uns einfach nicht begeben. Dankeschön. Ich wollte das nicht so scharf machen jetzt. Das Letzte habe ich gerade nicht verstanden, Tom. Tut mir leid. Ja, ich habe dem Bruno nur gedankt, dass er das gemacht hat, was ich eigentlich denke. Also ich hätte es auch noch deutlich schärfer formulieren können, was ich davon halte. Ich, wo der Bruno gerade da ist, vielleicht kann er die Gelegenheit ganz kurz nutzen, um mal zu erklären, wie das mit GEMA-Mitgliedschaft ist und was man da noch machen kann und wie weit man da entscheiden kann, was man wie veröffentlicht. Vielleicht weiß das der eine oder andere Zuhörer ja nicht. Sehr gerne, aber dann bitte wirklich in aller Kürze. Also wenn es jemand interessiert, ich kann ganz kurz was zur GEMA sagen und welche Möglichkeiten Künstler letztendlich haben. Darf ich noch kurz reingrätschen und können wir das irgendwie auf den dicken Engel verschieben oder so? Weil das, ich weiß nicht, ob das jetzt der passende Rahmen ist. Sitzung. Okay, gute Idee. Okay, fein. Gut. Dann gehen wir zur Abstimmung. Ich selbst bin gegen den Antrag. Ich finde, Bruno hat das ganz gut zusammengefasst. Markus? Ja, sehe ich genauso dagegen. Swanhild? Dagegen. Sven? Dagegen. Johannes? Dagegen. Klaus? Ich bin dagegen. Das ist sehr klar abgelehnt, vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 3.5, Stock der Fluggastdatenspeicherung. Katharina, bist du zufällig da? Die Katharina ist nicht da, aber sie hat jemand geschickt, der den Antrag vertritt. Oder mit dem vereinbart. Nee, Katharina ist nicht da. Ich habe jetzt aber auch nicht sozusagen den Auftrag, den irgendwie vorzustellen oder zu beteiligen. Ich wollte nur sagen, dass sie einen anderen Termin hat. Danke, Meinhard. Meine Information war, dass jemand anwesend sein wird, der die beiden Anträge von Katharina vertritt. Egal, ich kann es auch ganz kurz vorstellen. Ansonsten, wie vermutlich die meisten mitbekommen haben, gibt es auf europäischer Ebene eine Fluggastdatenspeicherung. Das nennt sich PNR. Es gibt jetzt eine Initiative, die sich gegen diese Fluggastdatenspeicherung für das Recht auf Freizügigkeit einsetzt. Das war eine Position, die Piratenpartei bislang immer vertreten hat. Und von daher halte ich persönlich das auch für eine sehr sinnvolle Kampagne und für eine Kampagne, die wir durchaus auch sehr offensiv vertreten sollten. Das passt zu unseren bisherigen Grundverständnissen. Das passt zu der Ablehnung von Überwachung. Es passt zur Datensparsamkeit. Ja, und von daher möchte ich nur dafür werben, dass es dann auch tatsächlich unterstützt wird. Hier dieselbe Frage von mir. Wollen die Organisatoren auch von Parteien unterstützt werden und wissen die von ihrem Glück, dass wir das tun wollen? Wenn ich es richtig weiß, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit, dann wissen die von den Plänen. Zumindest verlinken sie beispielsweise das Krähennest und ähnliches und die Aussagen von Katascha, die sie da getroffen hat, auf ihrer Website. Also Katascha organisiert das Ganze mit. Wortmeldung? Ja. Also die Piraten Österreich unterstützen die Aktion bereits. Insofern ist diese Frage geklärt. Es sind auch unter den Unterstützern beispielsweise Martin, also unter den auf der Webseite gelisteten Unterstützern, dann beispielsweise auch noch Martin Ehrenhaus, und von daher ist da politische Unterstützung durchaus häufiger. Markus? Ja, sozusagen nochmal eine formelle Nachfrage. Ich gehe dann davon aus, dass Katharina das dann auch die entsprechende Kampagne innerhalb der Piraten organisiert. Also, dass wir sie dann sozusagen auch als Hauptansprechpartnerin dafür haben, oder? Hat da jemand eine endgültige Aussage? Ich würde davon ausgehen, aber ich hatte sie noch nicht explizit gefragt. Bernd hatte mit ihr Kontakt, der ist leider gerade auch nicht da. Gut, endgültig weiß es niemand, aber ich erkläre mich gern bereit, das mit ihr zu klären und falls sie das nicht machen kann, jemand anderen zu suchen, der es dann übernehmen kann. Damit hast du den Hut jetzt erstmal formell auf. Juhu. Wenn es keine weiteren Redebeiträge gibt, dann würde ich da auch zur Abstimmung kommen. Ich bin selbst dafür, Markus. Ja, dann bin ich auch dafür, wenn wir so einen tollen Beauftragten haben. Svanhild? Enthaltung. Sven? Dafür. Johannes? Dafür. Klaus? Ich bin, wie ich es im Wiki schon gesagt habe, dagegen, und zwar aus nicht inhaltlichen Gründen, sondern aus formalen, weil ich solche Anträge, wo keinerlei Handlung, außer wir lassen unser Logo auf eine Wiki-Webseite drucken, davor geht, die mag ich nicht, deswegen stimme ich ganz einfach aus formalen Gründen dagegen. Dankeschön, dann ist das hiermit beschlossen. Tagesordnungspunkt 3.6, Unterstützung der Initiative zur völkerrechtlichen Ächtung von Kampfdrohnen. Wieder ein Antrag von Katharina, diesmal kann ich ihn allerdings nicht vorstellen. Kann ihn jemand vorstellen? Altstadt Pirat ist glaube ich auch nicht da. Doch, bist du im Thema soweit drin, dass du was sagen kannst dazu? Arnon, magst du mal in den Sprecherraum kommen? Ja, ich bin da. Also wir haben bis jetzt ja noch keinen Beschluss zum Thema Drohnen. Wir haben uns schon mehrfach kritisch geäußert. Es gibt auch um Liquid Feedback eine Initiative, wo wir uns für die Ächtung von Drohnen ausgesprochen haben. Bernd hat da ja auch schon was so gesagt. Also das liegt im Prinzip auf der Linie. Allerdings steht da noch nichts konkret zu dem Thema so spezifischen Programm. Gibt es weitere Worte? Also ich halte das für sinnvoll, das zu unterstützen. Wenn ihr das auch noch diskutieren wollt oder so, ist es. Habt ihr noch Fragen dazu vielleicht andersrum gefragt? Das war jetzt mein Satz, ja. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Ja, ich spiele mal wieder den Advocatus Diaboli und frage einfach, was passiert denn, wenn wir das unterstützen? Das ist im Prinzip, also ich bin, wie gesagt, nicht beteiligt gewesen, aber das ist halt eine ja, Bürgerrechtsbewegung in dem Sinne und wir würden dann da teilnehmen. Es geht ja jetzt nicht direkt aus dem Antragstext hervor und Katharina hat mir das auch nicht gesagt, sie gedenkt das sozusagen rein praktisch dann umzusetzen, außer dass wir wieder nur unseren Namen drunter setzen. Ne? Dann würde ich an der Stelle vorschlagen, dass wir das in den Umlauf verschieben, übers Wochenende mit Katharina klären, auch um wieder zu klären, ob die Bürgerinitiative Unterstützung von politischen Parteien an der Stelle möchte oder nicht. Aber das müsste im Umlauf sein. Ja. Gibt es dagegen Einwände? Ich würde doch gerne kurz grundsätzlich die Frage klären, wie wir damit umgehen wollen, wenn das eben nicht, wenn wir das zwar eigentlich aus unserer politischen Intuition heraus deutlich als Piratenposition identifizieren. Es gibt auch in einigen Landesverbänden entsprechende Beschlüsse. Also auch da lässt sich diese Intuition auch in gewisser Weise bestätigen. Es gibt die Liquid-Meinungsbilder. Wir haben aber keinen Beschluss auf Bundesebene des Bundesparteitags, wie wir damit umgehen wollen. Das würde ich lieber hier diskutieren, als dann im Umlauf auf der Mailingliste, wo keiner teilnehmen kann an Diskussionen außer uns. Gerade wo wir jetzt auch den Sebastian hier haben, der in der UG-Verteidigung ja sehr aktiv ist, wäre es vielleicht hilfreicher, das jetzt kurz abzustimmen, inwieweit wir da Möglichkeiten sehen, das dann grundsätzlich anzunehmen, wenn diese Bereitschaft der Initiative da ist, sich auch von politischen Gruppen unterstützen zu lassen. Also ich kann gerne vielleicht als Erster was zu sagen. Ich sehe es ein bisschen im Grenzbereich. Ich würde es, nachdem es ein Liquid-Meinungsbild gibt, auch unterstützen. Weiß aber ja, dass es hier im Gremium durchaus auch Mitglieder gibt, die für die ein Liquid-Meinungsbild dann nicht ausschlaggebend ist. Und wenn es jetzt keine total eilige Kampagne ist, würde ich es für sinnvoller halten, den Parteitag darüber entscheiden zu lassen. Hätte aber auch persönlich jetzt kein Problem zu sagen, wir können das aus dem Programm ableiten. Wortmeldung Klaus. Markus hatte sich eingetragen. Entschuldigung. Ganz kurz inhaltlich, Kampfdrohnen sind absoluter Bullshit, weil sie irgendwann dazu führen werden, dass wir Kampfdrohnen haben, die automatische Waffeneinsatzentscheidungen treffen werden. Deswegen finde ich die Sache grundsätzlich gut, aber ich sehe da jetzt auch nicht, dass es irgendwie um eine ganz konkrete zeitkritische Sache geht. Deswegen würde ich es gerne schieben auf eine Sitzung, wo Katharina da ist, und dann können wir es dann da diskutieren. Klaus? Ja, danke. Also ich würde hier wieder aus denselben formalen Gründen dagegen stimmen, weil weder die Zustimmung noch die Ablehnung am Status quo offenbar etwas zu ändern scheint. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Johannes hat gerade gesagt, er würde das gerne auf dem Parteitag entscheiden lassen. Das ist absolut sinnvoll, weil es gibt nichts im Programm, und warum sollen das die sieben Hansel im Bundesvorstand machen, wenn wir einen Parteitag haben? Das Problem ist, dass ein solches Thema nie auf einem Bundesparteitag drankommen wird, und wir uns deswegen ja über Instrumente unterhalten, um etwas abseits des Bundesvorstandes und außerhalb von Bundesparteitagen entscheiden zu können. Insofern war das ein wunderbares Beispiel, warum wir sowas wie eine SMV brauchen, und entschuldige den kleinen Werbeblock. Um die Frage von Johannes zu beantworten, ich würde an der Stelle die Ablehnung durchaus als gedeckt sehen, aus dem, was ich aus dem Programm herleiten kann. Unter anderem auch deshalb, weil wir bislang Drohnen abgelehnt haben, auch weil sie zur Überwachung eingesetzt werden. Und weil wir wissen, wie zum Beispiel die CDU das mit dem Bundeswehreinsatz im Inneren sieht, und dann wäre der nächste Schritt, dass wir Drohnen in Deutschland haben, finde ich eine tolle Idee. Wer Ironie findet, darf sie behalten. Aber ich bin trotzdem an der Stelle erst einmal für die Verschiebung des Antrags in den Umlauf, damit wir die offenen Fragen klären können und gegebenenfalls auch nochmal klären können, wie weit das programmatische Deckung ist. Wenn es dann keine Redebeiträge zu dem Thema mehr gibt, und ich sehe gerade keine, würde ich das tatsächlich jetzt verschieben und zu 3.7 weitergehen. Spenden der Erlöse eines Sortimentsprodukte gegen rechts an die Nazi-Aussteigerorganisation Exit. Tom, bitteschön. Ja, danke. Ich packe den Antrag mal kurz eben in den Zusammenhang. Also der Shop ist jetzt mittlerweile, was so Marketing-Giveaway-Geschichten angeht, relativ im Alltag angekommen. Und aktuell bin ich dran, piratenspezifische Geschichten ins Sortiment aufzunehmen. Und da spielt sowas wie eine Kulturtankstelle eine Rolle. Also urheberrechtsfreie Verbreitung von Inhalten und ähnliche Geschichten. Und unter anderem auch sollte ein Sortimentsbereich da rein, Produkte gegen Rechtsextremismus, überschreiben wir es mal, da müssen wir noch einen schönen Namen für finden. Spielt auch damit rein, dass wir jetzt schon T-Shirt-Druckerei anbieten, Flyer-Druckerei anbieten, also auch Dinge in einem Maßstab fahren können, die bisher gewollt wurden, um sich gegen rechts zu positionieren. Und demzufolge hatte ich vor, diesen Produktbereich in den Shop aufzunehmen, eigentlich auch völlig ohne dazu einen Antrag zu stellen. Hatte aber dann die Idee, als diese Problematik mit Exit und deren Finanzierung hochkam, da sicherlich als Symbolpolitik bei dem Umsatz und den Erlös, den wir da machen, zu sagen, die Erlöse aus diesem Sortimentsbereich, die spenden wir an Exit. Und habe daraufhin dann Zwanelt kontaktiert zu der Idee und die hat dann gebeten, diesen Antrag sowohl inhaltlich als auch mit der Spendengeschichte verbunden hier zu stellen, weil es eben um Inhalte geht, letztlich aus denen Spenden generiert werden und sie das nicht alleine entscheiden wollte. Und deswegen kommt der Antrag zustande. Von der Durchführung her wären es eben T-Shirts mit Piraten, kein Fußbreit und ähnliche Sachen, die da kommen. Alles Dinge, die sich mit unserem Programm decken. Also keine extremsten Forderungen, wo dann plötzlich eine Diskussion losbricht. Mir geht es hauptsächlich darum, die Erlöse aus diesem Bereich, die kann ich eben ausrechnen, als Dauerspende pro Quartal oder wie auch immer an Exit zu spenden und dafür ein Okay zu bekommen. Dankeschön für die Vorstellung, Klaus. Ja, ich habe eine formale Frage, ich glaube Richtung Zwanhild. Darf der P-Shop oder darf die Partei das also selber spenden? Ob das denn als Spende anerkannt wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber natürlich kann der Shop im Rahmen von den Gewinnen kann er auch was abgeben. Okay, also wir könnten Exit Geld geben, ob das jetzt eine Spende ist für die, ob das jetzt absetzbar ist oder uns irgendeine Parteienfinanzierung ist, wäre dann uninteressant. Wir dürfen Geld an andere Leute geben, beziehungsweise der P-Shop darf das. Es sind ja keine Mitgliedsbeiträge, die wir als solches weggeben. Also ich denke schon, dass wir da was abgeben können. Okay, ja, dazu vielleicht ein Hinweis. Wenn du privat spendest oder auch als Geschäft spendest, dann bist du ja, dann wirkt sich das auf die Steuerzahlung deines Geschäfts aus. Ob das dann bei dem P-Shop so ist, also wir nach bisherigen Erkenntnissen haben wir in 2012 so viel Gewinn gemacht, dass wir grob 1400 Euro Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlen müssen. Vielleicht wird sich da steuerlich bemerkbar machen. Aber das ist gar nicht meine Intention. Also mir geht es darum, ist es formal möglich und darf ich es inhaltlich mit diesem Bereich verknüpfen? Formal möglich war die ursprüngliche Frage an Zwanhild. Dankeschön. Johannes? Zieh zurück, der Tom hat es schon gesagt, was ich sagen würde. Wenn es dann keine weiteren Redebeiträge gibt, würde ich gerne zur Abstimmung kommen. Ich persönlich bin für den Antrag. Markus? Ich enthalte mich. Zwanhild? Ja, was mache ich denn? Ich bin dafür. Sven? Dafür. Johannes? Ich bin dafür. Klaus? Ich bin auch dafür. Dankeschön. Darf ich noch mal kurz ergänzen? Ich bin dafür. Ich war verrückt und beim falschen Antrag. Sorry. Okay, wir sind gerade bei Antrag 3.7, Exit und so. Dankeschön. Ja, ganz genau. I was lost in context. Hat mich auch schon gewundert. Gut. Nächstes Thema. 3.8. Aufruf zur Demo am 13.04.2013 in München gegen Naziterror, staatlichen sowie alltäglichen Rassismus und Verfassungsschutz unterstützen. Antragsteller Florian Deisenrieder. Florian, bist du da? Ich kann den Antrag vorstellen, wenn Fadisel nicht da ist. Bitteschön, Johannes. An dem drei genannten Tag, 13.04., das ist der Samstag vor den Bestandsdaten-Demos. Deswegen sind die BDA-Demos auf den Sonntag gerutscht, weil wir aus Gründen diese Großdemonstration gegen den Naziterror nicht keine Konkurrenz machen wollen. Das ist der Auftakt zu den NSU-Prozessen. In dem Zusammenhang finden große Demonstrationen statt, wo Busse aus ganz Deutschland nach München fahren, Der Bayerische Landesverband unterstützt die Demos, nachdem aber deutschlandweit aufgerufen wird, würde ich gerne dem Bayerischen Landesverband entsprechend folgend auch auf Bundesebene diese Unterstützung aussprechen und entsprechend dann auch mit dieser mit diesem Unterstützungsbeschluss im Rücken auch nochmal mobilisieren, dass wir auch als Piratenpartei Deutschland dazu aufrufen, diese Demo zu besuchen, dass wir das über unsere sozialen Kanäle dann auch machen können mit dem entsprechenden Bundesvorstandsbacking. Das ist der Sinn des Aufrufs. Da ist eine kleine finanzielle Unterstützung mit drin. Ich hatte euch schon geschrieben, ich würde die aus meinem Budget tragen, würde das aufrunden auf 50 Euro und damit auch die Kosten für diese Demo ein bisschen mittragen. Ich denke, das ist eine wichtige Geste, dass wir uns da in solchen großen, sehr, sehr breiten Bündnissen gegen rechts, wie das besteht, ihr könnt euch das beim Link angucken, auch anschließen und damit dabei sind. Dankeschön, Johannes. Gibt es weitere Redebeiträge? Ja, Klaus. Von Klaus. Die Standardfrage ist schon beantwortet, weil der Aufruf von Dutzenden von Parteien und ihren Organisationen unterstützt wird. Das ist offenbar gewollt und gewünscht. Und im Gegensatz zu eine Frage noch an Johannes, ich war jetzt kurz abgelenkt, du hattest erzählt, du oder im Wiki oder auf der Mailingliste geschrieben, dass du auch selber irgendwie einen Bus organisieren wolltest oder dich darum kümmern wolltest, dass es da irgendwas gibt. Es werden bereits Busse organisiert, ich sprach da von Berlin, und es werden aus ganz Deutschland sind bereits Busse organisiert, insofern müssen wir da nichts eigenständig organisieren. Okay, danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bin selbst dafür. Markus? Dafür. Svanhild? Enthaltung. Sven? Dafür. Johannes? Dafür. Klaus? Ich bin in dem Fall dafür, weil es A, um einen konkreten Finanzantrag geht und B, auch die Unterstützung durch Parteien gewünscht ist. Dankeschön. Dann möchte ich an dieser Stelle ganz kurz einen Kollegen bitten, die Versammlungsleitung zu übernehmen, weil ich A, um 22 Uhr wieder einen Termin habe und B, gerade die ganze Zeit am Husten bin und das keinen großen Sinn mehr hat, das jetzt weiterzumachen. Ja, soll ich das übernehmen? Das wäre super, wenn du das machen könntest. Das kann ich machen, weil dann fange ich nämlich jetzt gleich mit meinem eigenen Antrag an. Dann wünsche ich dabei viel Vergnügen, euch noch eine schnelle Sitzung und bis zum nächsten Mal. Und dir eine gute Besserung. Dankeschön. So, genau, jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3.9 im Zeilenpad, im Pad Zeile 503. Und zwar geht es dort um die PPI-Konferenz, also die Konferenz der Pirate Party International. Und da ich den Antrag selber eingebracht habe, stelle ich ihn kurz vor. Am 20. und 21. April ist die General Assembly der Pirate Party International, das ist sozusagen die Hauptversammlung oder was bei uns sozusagen der Bundesparteitag auf nationaler Ebene ist. Und dort können die Länder Delegationen entsenden. Eine Delegation kann aus bis zu 6 Leuten bestehen. Und die werden sozusagen vom Land dann beauftragt und können für das Land stimmen. Damit hat auch nicht jedes Land 6 Stimmen, sondern One Country, One Vote. Also diese Delegation einigt sich drauf, wer die Stimmkarte festhält. Und dann die Delegation sollte sich dann auch darauf einigen, wie sie dann für das Land abstimmt. Geplant sind dort unter anderem Satzungsänderungsanträge, wie auch eine Vorstandswahl. Dort sind jetzt Namen genannt. Das sind Piraten, die sich bereit erklärt haben, dieser Delegation anzugehören. Was jetzt noch bei diesem Mal besonders zu erwähnen ist, dass es in Brüssel findet sozusagen zeitgleich eine Veranstaltung statt. Und dort kommen auch aus verschiedenen Ländern Piraten hin, auch Delegierte. Das heißt, die in unserem Fall wird es auch so sein und die Delegation wird sich dann aufsplitten. Das heißt, einige Piraten werden vor Ort in Russland, in Kasan sein und einige Piraten halt in Brüssel. Das heißt, wir machen da quasi das mit dem dezentralen Parteitag. In den Jahren davor war es so, dass es auch schon, also die Möglichkeit der Remote Delegation, also der Remote-Teilnahme, war schon immer möglich. Allerdings war das dann immer sehr chaotisch, wenn dann einzelne Piraten irgendwo saßen auf der Welt und sich dann versuchten, sozusagen in der echten Konferenz einzubringen. Und deswegen wird dieses Jahr versucht, auf Initiative von dem eben auch schon mal erwähnten MAP hin, dass sich auch andere Piraten an einem anderen Ort, also wir machen quasi das mit dem dezentralen Parteitag dort mal. Was in dem Antrag noch vorkommt, ist unten ein Abschnitt zum Wahlrecht, sozusagen zum passiven Wahlrecht. Die PPI-Statuten sehen halt vor, dass jeder Kandidat auf ein Vorstandsamt zum Beispiel ein Okay von einem Mitgliedsland der PPI braucht. Und damit wir jetzt sozusagen nicht, also das wäre in diesem Fall dann ja erstmal die Aufgabe von uns, vom Bundesvorstand, damit wir jetzt aber sozusagen, es kann ja auch sein, dass es spontan Kandidaturen potenziell gibt, auch von Kandidaten, die durchaus in Ordnung sind und dass wir damit sozusagen mit diesem Antrag zeitgleich dann auch diese Superkraft Leute zu PPI-Kandidaten zu machen, quasi auf die Delegierten übertragen, weil das ist, glaube ich, so die praktischste Lösung. Ich glaube, das ist es jetzt so im Groben. Gibt es da Fragen zu? Also wenn keiner von den Vorstandsmitgliedern was sagen möchte, dann hätte ich eine Anmerkung dazu. Ja, klar, schieß los. Ich möchte mich dagegen aussprechen, den Fabrizio Do Canto da hinzuschicken. Der war auch letztes Jahr mit in Prag und hat doch ziemlich gestört den ganzen Ablauf dort. Also da möchte ich mich dagegen aussprechen. Ah, okay, das ist jetzt mal so zur Kenntnis genommen. Wir haben das, ich habe um ja darum auf der internationalen Koordinatorenliste sozusagen darum gebeten, dass sich Leute melden, die sowieso dahin fahren. Also es fahren auch noch mehr Piraten nach teilweise nach Kasan. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Brüssel aussieht, wer da tatsächlich jetzt außerhalb der genannten oberen Leute dorthin fährt. Und wir sollten auf jeden Fall diese 6 Delegationsplätze nutzen. Ich habe jetzt selber keinen Grund, dagegen was zu sagen. Fabrizio hat sich genauso drum beworben wie die anderen. Und ja, deswegen würde ich da jetzt auch nichts dran ändern wollen. Gibt's weitere Wortbeiträge? Ja, ich stehe im Pad. Ja, ich musste gerade nochmal scrollen, Johannes. Gerne. Ich habe nur eine Rückfrage, ob es noch mehr Bewerbungen gab oder ob sich das genauso ausgegangen ist mit den 6 Personen. Und einfach ein Kommentar. Du hast es eigentlich schon gut beantwortet, aber ich denke, wenn irgendwo jemand als Delegierte das Vertrauen nicht bekommen soll, sollte das durchaus substanziiert vorgetragen werden. Aber so eine Pauschalkritik halte ich nicht für zielführend. Ja, also das sind jetzt sozusagen tatsächlich nur die 6, die sich darum beworben haben. Es war sogar tatsächlich erst noch so, dass der Markus Michenberg war es, der kann nur Sonntag und Patrick Schiffer konnte erst nur Samstag, deswegen hatte ich die beiden erst noch zusammen. Aber nachdem sich dann sozusagen nur 5 gemeldet hatten, habe ich dann die beiden dann nochmal auseinandergezogen. Wenn jetzt natürlich nochmal jemand krank werden sollte oder jemand abspringt oder dazukommt oder wie auch immer, dann müssen wir das potenziell nochmal abändern. Aber es geht ja jetzt auch sozusagen auch um diese formellen Kisten, dass wir eine Delegation haben. Und eben die andere Sache, dass wir diese Segnung zum Kandidaten irgendwie weiter delegieren. Wenn ich darf, gehe ich nochmal auf Johannes Einwurf ein. Ja, ganz kurz. Ja, eigentlich hätte ich auch hinfahren sollen als gewählter Kassenprüfer, aber leider stehen mir im Augenblick die finanziellen Möglichkeiten, habe ich im Augenblick nicht, und zum anderen gab es die ganze Zeit auch nichts zu prüfen, deswegen ist das nicht so wichtig. Ja, mir war das auch vorhin erst bewusst, dass der Fabrizio da hinfahren möchte. Das ist vorher an mir vorbeigegangen und deswegen ist jetzt keine substanzielle Kritik, aber deswegen konnte ich das jetzt nicht weiter ausführen oder mit irgendwelchen Beweisen untermauern. Ja, ich denke, das ist auch nicht irgendwie eine öffentliche Vorstandssitzung der Ort dafür ist, das irgendwie zu besprechen. Also du kannst dich dann gerne nochmal an mich wenden und ich kann auch gerne mit Fabrizio reden und wir gucken mal, ob wir dann da nicht vielleicht Sachen ausgeräumt kriegen. Ich übernehme noch eine Anmerkung aus dem Pad-Chat. Du meinst wahrscheinlich in Seite 521 das passive Wahlrecht und nicht das passive Stimmrecht. Ganz genau, Wahlrecht. Das ist irgendwie morgens um eins nach der internationalen Koordinatoren-Sitzung, glaube ich, entstanden. Genau, das Wahlrecht. Hat mir rausgenommen, das zu ändern. gerne, dankeschön. Ist ja ein Pad, dafür ist es ja da. Gut, haben wir noch weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir jetzt zur Abstimmung kommen. So, ich selber bin für den Antrag. Swanhild. Ich enthalte mich. Sven. Dafür. Johannes. Dafür. Klaus. Ich enthalte mich, weil ich vergessen habe zu fragen, ob denn da jetzt irgendwie was uns Geld kostet. Ja, damit hätten wir den Antrag mit 3 dafür zu stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Ist der Gladman aus dem Patchup jemand von uns, der Sebastian, oder ist das nur irgendjemand, der Kommentare abgibt? Nein, ich glaube, das ist ein Gast oder Basismitglied, was sich hier aktiv einbringen möchte. Okay, danke schön. So, okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 3.10, Reisekostenbudget für inhaltliche Beauftragte. Das ist ein Antrag von Johannes. Stell ihn doch bitte vor. Ja, ich hatte es in Dresden ja bereits angesprochen. Zu Beginn des Jahres war nicht klar, in welcher Weise und in welcher Form wir Beauftragungen aussprechen für inhaltliche Arbeit. Wir haben uns da jetzt entschieden, die 2 Beauftragungen, die bereits bestanden haben, auf 12 aufzustocken. Damit sind natürlich Reisekosten verbunden, die soweit bisher nicht vorgesehen sind. Und ich möchte natürlich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin einen richtig bestellten Hof übergeben und deswegen jetzt bei euch schon mal die Reisekosten für das gesamte Jahr, die für diese Beauftragungen vermutlich anfallen, beantragen. Ich habe da eine Schätzung aufgeworfen und bin dabei auf 7.200 Euro gekommen. Er hat mich an dem Rahmen orientiert, den Swanhild schätzungsweise in Dresden bekannt gegeben hat, dass in so einem Rahmen durchaus Finanzen zur Verfügung stehen würden im Moment und würde da euch um Zustimmung bitten. Sebastian hat schon ein Wortkommentar reingeschrieben, dass er es nicht für sinnvoll hält, die Reisetöpfe für unterschiedliche Beauftragungen unterschiedlich zu behandeln. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen. Die Swanhild legt ja zu Recht Wert darauf, dass die Reisekosten jeweils von dem zuständigen Bundesvorstandsmitglied genehmigt werden. Und ich halte es durchaus für sehr unpragmatisch, einen gemeinsamen Topf zu machen, aus dem heraus die unterschiedlichsten Bundesvorstände dann genehmigen. Da hat man ja dann keinen Überblick über den Topf. Ich denke, es sollte jedes Bundesvorstandsmitglied für die Beauftragten in seinem Themenbereich einen Topf haben. Selbstverständlich sollte man jetzt keine Einzeltöpfe machen für jeden einzelnen Beauftragten. Da haben wir uns ja auch aus Datenschutzgründen dagegen entschieden. Wir haben uns auch dafür entschieden, daran erinnere ich nochmal, auch öffentlich nicht einzelne Reisekosten von einem einzelnen Beauftragten auszuweisen, sondern dann nur auf Rückfrage eventuell darauf einzugehen, sondern da die Reisekosten gesammelt auszuweisen, damit da nicht eine einzelne quasi eine Datenaufdeckung zu stark passiert, dass wir das abwägen im Einzelfall. Aber ich halte es durchaus für sinnvoll, dass die Beauftragungen, die in einem Themenbereich zusammengefasst sind, dann auch in einem eigenen Budget ausgewiesen sind. Ich glaube, das macht die Arbeit für den Zuständigen im Vorstand und auch fürs BAMHOLD einfacher. Ja, vielen Dank, Johannes. Dann habe ich eine Wortmeldung von Swanhild. Ja, wir sind ein Gremium. Wir fassen Beschlüsse und dann sind wir auch alle gemeinsam für diese Beschlüsse verantwortlich, dass sie umgesetzt worden werden. Wir haben Beauftragte beschlossen und deshalb tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung. Und von daher, also Beauftragte brauchen selbstverständlich auch einen gewissen Spielrahmen. Ich stimme Sebastian zu, dass wir Beauftragte insgesamt in einem Topf behandeln sollten und nicht jeweils unterscheiden sollten, wessen Beauftragter das ist, sondern ich möchte gerne einen Topf für alle Beauftragten. Ja, danke, Swanhild. Ich habe mich dann nochmal selber auf die Rednerliste gesetzt. Dann hätte ich sozusagen die Frage, also ich finde das vom Ansatz her auch schlauer, da irgendwie ein Konto zu machen. Die Frage wäre dann nur, inwieweit könnte das dann auch ja so ein bisschen planen, abschätzen. Das wäre nämlich der Vorteil, dann glaube ich eben an irgendwie Budgets, Reisekostenbudgets, die wieder an einem Bufo, der das dann ja auch genehmigen muss, gebunden wäre. Also wenn ich mir jetzt, was weiß ich, überlege, beispielsweise jetzt für den Internationalen, da müssen jetzt nochmal Leute zu einer PPEU-Konferenz, dafür muss ich Reisekosten absichern und dafür, dann plane ich das, kann ich das dann vorher machen, wann kann ich das abfragen? Also das könnte es natürlich ein bisschen durcheinander kommen, dass wir dann vielleicht irgendwie unterschiedlich planen und dann da durcheinander geraten. Und so könnte man sich dann selber in seinem Verantwortungsbereich sein Reisekostenbudget für die Beauftragten, für die man da verantwortlich ist, im Auge behalten. Das wäre der Vorteil an dem Ansatz, dass man pro Bufo-Beauftragtengruppe oder so ähnlich ein Reisekostenbudget jeweils hätte. Ja, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Alias, allerdings noch ein bisschen formaler. Wir haben in unserer Geschäftsordnung festgeschrieben, dass wir über Finanzen gemeinsam entscheiden und allerdings jedes Vorstandsmitglied im Rahmen seines Budgets bis maximal 5.000 Euro selbst entscheidet. Wenn das ein gemeinsamer Topf ist, dann gibt es kein Budget mehr in Verantwortung eines Vorstandsmitglieds. Heißt das dann, wir müssen über jede einzelne Fahrtkostengenehmigung per Beschluss befassen, per Umlaufbeschluss? Also das habe ich dann nicht ganz verstanden. Ich habe überhaupt kein Problem mit einem gemeinsamen Topf oder einem gemeinsamen Budget, aus dem wir dann irgendwie jeweils immer Chargen irgendwie zuweisen. Aber ich halte es durchaus für unpraktikabel, so wie Agnes sagt, jetzt künftig jede Reisekostengenehmigung für unsere Beauftragten per Umlaufbeschluss zu machen. Wie stellst du dir das vor dann, Swanhild? Da habe ich gerade einfach noch nicht verstanden. Jeder einzelne davon von uns ist dafür verantwortlich, mit Kosten grundsätzlich so sparsam wie möglich umzugehen. Aber selbstverständlich muss das finanziert werden, was tatsächlich notwendig ist. Und ich traue jedem Einzelnen in diesem Gremium zu, dass er verantwortlich mit den Parteigeldern umgeht und deshalb auch nur Reisekosten genehmigt, die tatsächlich notwendig für uns sind und deshalb auch die Beauftragten darauf hinweist, dass sie möglichst sparsam mit dem Geld umgehen. Und in dem Moment, wo ich feststelle, dass insgesamt zu viel ausgegeben wird, dann würde ich selbstverständlich Bescheid sagen, dass wir dann entweder gemeinsam das Budget erhöhen müssen oder dass es keinerlei Reisen mehr geben darf. Okay, nochmal Rückfrage. Verstehe ich das dann richtig, dass das Budget formal dann auf dich laufen würde und damit quasi du die Person bist, die nach dem der jeweilige zuständige Bundesvorstand dann quasi die Entscheidung trifft, sodass dann nicht jeweils ein Umlaufbeschluss nötig wäre. Es ist kein Umlaufbeschluss notwendig. In dem Moment, wo Reisekosten beantragt werden bei der Bundesschatzmeisterei, sollte der zuständige Bundesvorstand immer mit angeschrieben werden. Die Bundesschatzmeisterei wird nur dann Reisekosten bezahlen, wenn das zuständige Vorstandsmitglied das genehmigt hat. Dann nochmal eine Frage von mir, wenn wir das so machen wollen, soll ich dann den Antrag jetzt umformulieren, dass wir das entsprechende Budget erhöhen, weil wir sollten ja ein bisschen vorausplanen. Und ich habe jetzt zwar die genaue Summe nicht im Kopf, aber es ist, denke ich, abzusehen, dass durch die neuen Beauftragten auch höhere Reisekosten auf uns zukommen. Und dann sollten wir vielleicht jetzt bereits zumindest um vielleicht 5.000 Euro das bisherige Budget aufstocken. Ich würde gerne erstmal nur diese 7.200 Euro stehen lassen. Ich würde da noch keine 12.000 Euro reinnehmen wollen. Das war jetzt ein Missverständnis. Das heißt, ich würde den Antrag würden wir so bestehen lassen, allerdings als Budget, das in deiner Verwaltung steht. Also für extra inhaltliche Beauftragte, dann würde ich ablehnen. Ich stelle die Frage nochmal konkret. Wäre es dann dein Wunsch, den Antrag so weit zu ändern, dass wir schreiben, die Verantwortung für das Budget liegt bei der Schatzmeisterin und damit wäre es als Gesamt und das Wort inhaltliche Beauftragte streichen, das Wort inhaltlich rausstreichen? Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen von uns, dass er sorgfältig mit diesem Geld umgeht. Und die Verantwortung dafür liegt nicht bei der Bundesschatzmeisterin. Ja, wenn ich jetzt mal kurz dazwischen darf, dass jetzt auch so ein bisschen nicht ein Zwiegespräch entsteht, aber es entsteht, ich glaube, ihr habt, also da sehe ich nämlich jetzt auch ein Problem, weil dann ja unklar ist, also ich kann ja nur für was verantwortlich umgehen, was ich komplett im Blick habe. Also wenn wir da einerseits muss ich was genehmigen, aber andererseits müssen wir das alle irgendwie die Verantwortung gemeinsam dafür fanden. Also diesen Punkt verstehe ich von Johannes schon, aber grundsätzlich bin ich dafür, wir können dieses Budget jetzt erstmal beschließen und das ist dann, ja, die Frage wäre tatsächlich, wem es dann zugeordnet wird, wie oder können wir auch allgemeine Bufo-Budgets haben? Würde es dann quasi neben dem Reisekostenbudget für den Bufos stehen? Wir sind als Bundesvorstand, sind wir sowieso gemeinsam verantwortlich. Ich würde aus diesem Antrag das Inhaltliche rausnehmen und ich würde den letzten Satz rausnehmen und dann könnte ich dem zustimmen. Ja, Johannes, wärst du damit einverstanden, so zu verfahren, wie von Swanel vorzuschlagen, also den Titel in Reisekostenbudgets für Beauftragte zu ändern und den letzten Satz, die Verantwortung für das Budget liegt beim politischen Geschäftsführer, zu streichen und damit liegt die Verantwortung ja dann sozusagen default beim Bundesvorstand? Inhaltlich bin ich da bei euch. Allerdings, mein Punkt ist der formale, dass wir für alle Finanzanträge, die nicht in einem Geschäftsbereich entschieden werden, Beschlüsse in unserer Geschäftsordnung fordern. Deswegen würde ich doch reinschreiben, wir haben ja zu allen Budgets immer eine, wir haben wir immer einer Person zugeordnet in unserer Budgetplanung. Dann würde ich vielleicht den Satz ergänzen, das Budget wird der Schatzmeisterin zugeordnet, weil Swanet ist ja die, die das dann formell ausführt. Und damit wir das sauber im Rahmen unserer Geschäftsordnung auch geklärt haben, dass die Person, die das dann am Schluss anweist, und ausführt, die Schatzmeisterin ist, würde ich das durchaus dann da reinschreiben. Ich glaube, wir meinen alle dasselbe. Mir geht es nur darum, dass das formal sauber formuliert ist. Das auch ist in der Vergangenheit gab es bereits Reisekostenanträge, die von Bundesvorstandsmitgliedern genehmigt wurden, für die es keinerlei Budget gab. Und damit kann man auch leben. Also nachdem es mich nicht mehr in größter Weise betrifft, müsst ihr wissen, ob ihr damit leben könnt. Ich finde es formal, wenn es andersrum besser, aber wenn ihr alle sagt, nö, so wie es Wandel das vorschlägt, dann werde ich dem sicherlich auch so zustimmen. Gut, gibt es noch weitere Wortbeiträge? Ansonsten würde ich das vorschlagen, den Antrag dann jetzt tatsächlich so anzubringen, wie er von Swanhild vorgeschlagen wurde. Ja, ich würde gerne noch eine kleine Anmerkung machen. Wir haben uns vorhin bei zwei Anträgen darüber unterhalten, über die Vorbereitung von Anträgen und der Sitzung. Da sollten wir uns vielleicht in der eigenen Nase fassen und das auch bei Anträgen machen, die uns nur intern betreffen. Ja, danke für diesen Kommentar, Klaus. Weitere Wortmeldungen noch? Dann kommen wir jetzt zum Antrag. So wie in Zeile 552 beschrieben, allerdings mit den beiden Änderungen, dass das Wort inhaltlich aus dem Titel genommen wird und damit wird es zu einem Reisekostenbudget für Beauftragte, sowie dass der letzte Satz gestrichen wird, der da lautet, die Verantwortung für das Budget liegt beim politischen Geschäftsführer. Bernd ist nicht da, Sebastian ist nicht da. Ich bin da und bin dann für diesen Antrag. Swanhild. Dafür. Sven. Dafür. Johannes. Dafür. Und Klaus. Ich bin auch dafür. Und ich nehme jetzt eurem Einverständnis mal vorausgesetzt an, dass wir das zweite inhaltlich, was noch im Text vorkommt, auch rausgestrichen haben wollten. So, danke für Unnamed, der da im Chat drauf hinwies. So, dann können wir jetzt den Tagesordnungspunkt 3 mit den Anträgen schließen und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Fragen an den Bundesvorstand. Da habt ihr, lieben Zuhörer, im Zuhörerraum jetzt die Möglichkeit, hoch in den Sprecherraum zu kommen und Fragen an uns zu stellen. Und da kommt die Katha. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht da war. Ich habe eben schon mal mit Meinhard gesprochen. Er meinte, er hatte keine Tonverbindung und konnte nur per Chat Fragen zu den Anträgen, die ich gestellt habe, beantworten und wollte fragen, ob ich jetzt irgendwelche Fragen von euch beantworten kann. Ja, ja, möchte sich jemand der Kollegen dazu äußern? Wir hatten ja eben die beiden Anträge von dir. Naja, der Top heißt eigentlich Fragen an den Bundesvorstand, nicht Fragen des Bundesvorstands. Wir hatten ja bei dem zweiten Antrag mit den Drohnen besprochen, dass wir uns dann nochmal die nächsten 2-3 Tage abstimmen und haben denen einen Umlauf gegeben. Ich glaube, das können wir dann einfach auch außerhalb der Sitzung klären, was jetzt noch offen geblieben ist. Den anderen haben wir ja sowieso angenommen. Ja, vielen Dank, Johannes. Ich musste jetzt gerade nochmal wieder im Pad scrollen, um das rauszusuchen. Genau, Katha. Du fehltest uns ein wenig während der Vorstellung deiner Anträge, weil wir keinen da hatten, der uns potenziell helfen konnte. Aber alles Weitere können wir auch sozusagen gleich nach der Sitzung oder in den Morgen oder so klären. Ja, also ich wollte noch mal einen Kritikpunkt vorwegnehmen. Also bei Unterstützung von Organisationen wird ja oft befürchtet, dass diese Organisationen das nicht wollen. Dass sie halt eine Unterstützung von formellen Parteien nicht wünschen. Das ist in diesen Fällen nicht so. Also ich habe mit den Organisationen gesprochen. Bei allen Anträgen, die ich stelle, mache ich das so. Und das ist explizit gewünscht, dass Parteien unterstützen. Insbesondere bei dem Drohnen. Bei der Drohnengeschichte ist es so, dass da jetzt über 60 Organisationen mitmachen, unter anderem Chaos Computer Club. Und die haben sich halt für dieses zweistufige Modell entschieden, dass halt erstmal NGOs unterstützen und dann Parteien. Und jetzt können halt Parteien unterstützen. Und wir haben in Niedersachsen, wo halt auch die Treffen stattfinden, ein sehr aktives Piratenmitglied, der auch von vornherein, sage ich mal, in der Orga mit eingebunden war und auch bei Treffen anwesend war. Von daher ist es halt nicht nur eine Proforma-Unterstützung, sondern quasi eine Formalisierung von bestehender Unterstützung. Und ich würde mir wünschen, dass es da auch angenommen wird. Ja, vielen Dank, Katha. Wie gesagt, ich denke, das werden wir jetzt dann auch, also inhaltlich waren wir mit beiden Anträgen sehr zufrieden. Es war halt dann immer nur genau diese eine Frage, die du gerade ja schon vorweggenommen hast, aber das war uns bei dem konkreten Antrag im Prinzip auch klar. Und dann natürlich eben noch die Frage, was ist dann konkret noch mit der Unterstützung verbunden, geplant und wer den Hut dafür auf. Aber das, denke ich, können wir dann außerhalb auch nochmal klären. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an den Bundesvorstand? X-Pack ist gerade in den Sprecherraum gekommen. Ja, ich bin gerade aus dem Landesverband NRW aus der Vorstandssitzung hier zu euch hochgesprungen. Ich habe gerade mal das Protokoll kurz überflogen. Meine Frage ist, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, in NRW brennt gerade so ein bisschen die Hütte wegen dieser Gutachtengeschichte. Es gibt von einem Vorstandsmitglied auf seinem Blog die informelle Bitte, da steht mehr oder weniger wortwörtlich, lieber Bundesvorstand, falls ihr das lest, ich beantrage hiermit eine Ordnungsmaßnahme gegen den Landesvorstand an sich und die könnt ihr da ja nur ihr einleiten. Ist das bei euch in irgendeiner Weise aufgeschlagen oder habt ihr das noch gar nicht mitbekommen bisher? Das ist der Bereich. Ja, ich habe das. Also der Sven hat mich auf diesen Blogpost aufmerksam gemacht. Ich habe ihn gelesen, aber es ist auf keinem formalen Weg ein Antrag auf eine Ordnungsmaßnahme bei uns eingegangen, sodass wir darüber nicht gesprochen haben. Okay, ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob das bei euch angekommen ist. Danke. Ja, danke, X-Tag. Gibt es noch weitere Fragen? Jens Alpenbusch. Ja, hallo. Ich habe eine Frage an die Swanhild. Warum sie sich schlecht informiert fühlt über unseren Stiftungstermin? Ich bin über den nicht in Kenntnis gesetzt worden und ich fand es jetzt also sehr kurzfristig für die Landesvorstände, dass sie dort jemanden entsenden sollen. Vor allen Dingen, weil auch zum Beispiel die Landesvorstände, es sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder zu einem Arbeitstreffen in Berlin an dem Tag, die fallen schon mal von Haus aus weg und können da gar nicht hin wegen Terminkollision. Und deshalb, ich fand das Ganze arg kurzfristig, dass man sich dort im Verwaltungsrat melden soll. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn ihr noch eine Frage an uns stellen wollt, dann kommt in den Sprecherraum hoch. Geben wir der Niki nochmal Gelegenheit, ihren Satz zu Ende zu protokollieren. Und wenn sich dann jetzt keiner findet, würde ich den Tagesordnungspunkt 4, Fragen an den Bundesvorstand, an dieser Stelle schließen. Und zum Tagesordnungspunkt 5 Verschiedenes übergehen. Da habe ich mich selber eingetragen. Und zwar wollte ich auf zwei Sachen hinweisen, die im Zusammenhang mit der PPEU stehen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die unter PPEU läuft die Initiative verschiedener europäischer Piratenparteien, eine europäische Partei zu gründen. Das kann man machen, um dann potenziell natürlich auch unter anderem an die europäische Parteienfinanzierung dranzukommen. Und da hat es schon in der Vergangenheit mehrere Treffen gegeben in verschiedenen Ländern. Prag wurde vorhin mal erwähnt, dann gab es in Paris ein Treffen. Und zum einen wollte ich darauf hinweisen, dass über die Statutes, also sozusagen die Satzung für die PPU, jetzt auch die Diskussionen innerhalb der deutschen Piraten losgehen. Da ist die Martina Ansprechpartnerin. Ihr könnt aber auch gerne mich da ansprechen, wenn ihr daran mitarbeiten wollt. Also für alle Satzungsnerds sozusagen ein Veranstaltungstipp. Und zum anderen Wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, auf einer dieser Konferenzen zur PPEU wurde die sogenannte Prag Declaration verabschiedet, logischerweise auf der PPEU-Konferenz in Prag. Die haben wir auch auf dem Bundesparteitag schon angenommen, wo sozusagen so die grobe Absicht, dieses zu tun, drin definiert wurde. Und auf einer der letzten Konferenzen in Paris wurde wieder solch eine ganz grundsätzliche, ein grundsätzlicher Text formuliert. Den findet ihr auch im Protokoll, was ich dort verlinkt habe von der internationalen Koordination in Zeile 342. Das ist die sogenannte Paris Declaration. Und das wäre sehr, sehr schön, wenn wir diese in Neumark beraten können. Wir haben die Paris Declaration jetzt quasi schon in Antragsform gebracht und die wird jetzt auch als sonstiger Antrag eingereicht werden. Da wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir da auch planen, nochmal einen Mumble-Abend zu organisieren, wo wir auch nochmal generell über die PPU sprechen. Aber dann natürlich auch nochmal im Spezifischen, was mit den einzelnen Sätzen in der Paris Declaration genannt ist, um halt möglichst vor dem Parteitag schon möglichst viele Piraten darüber zu informieren. Wie gesagt, in dem Protokollpad, was hier verlinkt ist, in diesem Protokoll, findet ihr da auch nochmal den Text und weitere Informationen und so weiter. Und den dritten Punkt, nur ganz kurzer Hinweis, weil es ist morgen und es ist eine Aktion auch von Piraten, und zwar von den französischen Piraten. Das ist dieser Link 404 Democracy Not Found. Ist ein schönes Wortspiel für eben den Fehlercode aus dem HTTP mit eben dem morgigen Datum, dem 4.4. Das ist eine Kampagne unter anderem der französischen Piraten, aber auch einiger NGOs, wo eben in Frankreich morgen auf generelle Demokratieprobleme im politischen System hingewiesen wird. Also ein sehr breiter Thementag. Da wollte ich an dieser Stelle auch nur ganz kurz drauf hinweisen. So, dann habe ich Johannes noch in der Rednerliste. Ja, nur kurz, nachdem Katja jetzt da war und die beiden noch offenen Fragen geklärt worden sind, nämlich in der Zuständigkeit und den der politischen, der Willigkeit dieses Bündnisses überhaupt von politischen Parteien unterstützen zu lassen, würde ich euch bitten, das im Umlauf abzustimmen. Der zweite Punkt, ich wollte noch auf die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm hinweisen. Da lief ja die Lime-Survey-Umfrage in den letzten zwei Wochen, also vor drei Wochen bis vor einer Woche. Dabei haben erstaunlich viele Texte die Zweidrittelmehrheit genommen. Und zwar insgesamt 130 Texte, von denen 15 etwa inhaltsgleich waren und oder sich gegenseitig umschlossen haben und deswegen manuell abgeglichen wurden. Weil es so viele Texte sind und dadurch ein sehr, sehr umfangreicher Text, der im Wiki auch verlinkt ist, auf der Seite der Initiative Wahlprogramm, läuft momentan eine sehr intensive Diskussion darüber, wie man das auf dem Parteitag jetzt modularisiert einreichen kann. Dafür soll ja ein Slot auf den Samstagvormittag vorgesehen sein für diese Gesamtanträge. Gleichzeitig läuft eine händische Prüfung der Anträge, damit da nicht Ostereier drin sind. Eins wurde schon gefunden, im Sinne von Formulierungen, wo man sagt, die gehen ja gar nicht. Und dass die dann quasi händisch durch Streichungsanträge gleich nochmal rausgenommen werden können, sodass der Parteitag durch die Modularisierung und diese Streichungsanträge eine umfassende Möglichkeit hat, tatsächlich dann auch Positionen über Positionen zu beschließen, die wirklich als konsensfähig angesehen werden und die breite Zustimmung finden, ohne dass man dadurch irgendwas mitfressen muss im Sinne von frisst oder stirbt, was einem nicht passt. Ich danke allen Aktiven, die in der Initiative mitarbeiten, für die sehr umfangreiche Arbeit, das immer vorzubereiten und Input von allen Seiten damit reinzupflegen. Wikilink kommt gleich noch und wenn der Bernd gerade noch in der Lage ist, anzukündigen, ob schon Diskussionen, Zeiten zu Diskussionen und Arbeitssitzungen für diese Ostereiersuche passend zu Ostern festgelegt sind, würde ich dir danken, Bernd, wenn du das gerade noch mit ankündigst. Deswegen bin ich eigentlich nicht im Sprecherraum, Johannes, aber ich hoffe, dass wir auch heute Abend wieder tun, nachdem wir gestern schon ein bisschen angefangen haben. Allerdings noch im kleinen Kreis, weil wir es noch nicht breit kommuniziert haben. Ganz kurz dazu, wer Lust hat, jeden Abend jetzt einfach hier im Mumble NRW in irgendeinem Raum treffen wir uns und tun das. Ich bin aber wegen was anderes da. Gut, gibt es noch weitere Wortbeiträge von Vorstandskollegen? Ja, ich habe eine Sache vergessen. Wir hatten ja auch angekündigt, dass das war mir ein wichtiges Kriterium, dass ich an die Initiative als Bitte herangetragen hatte, dass alle Ergebnisse dieser Umfragen veröffentlicht werden und so auch eben jetzt die Gewinnertexte. Und es steht selbstverständlich jedem Piraten frei, auch unabhängig von den Mangeldiskussionen und den Diskussionen, die weiterhin jetzt geführt werden, auch aus den Ergebnissen dieser Texte nochmal eigene Gesamtanträge zusammenzustellen oder eine eigene Modularisierung oder eigene Streichungs- oder Ersetzungsanträge, also das quasi als Bausteine zu verwenden für eigene Antragsformulierungen. Das ist selbstverständlich im piratischen Mandat, steht das jedem zur Verfügung. Jo, vielen Dank. Noch weitere Wortbeiträge von BUFO-Kollegen? Dann würde ich jetzt Bernd noch mal kurz das Wort geben. Ja, jetzt brauche ich natürlich eine Zeitmaschine. 6 Minuten zurück. Geht um dich, Markus, den 404er. Morgen, was haben wir da an Material? Gibt es Bildmaterial? Gibt es Link zur französischen Piratenaktionswebsite oder sonst was? Sollte man nämlich dringend auf die Bundeswebsite klatschen, denke ich, in Form von einem Sidebar-Banner. Und andererseits sollte man sowas vielleicht ein bisschen ein paar Tage vorher über verschiedene Kanäle anpingen, zum Beispiel eben SG-Website. Bin ich vollkommen bei dir. Soweit ich weiß, gibt es nur die französische Webseite, die findest du auch im Protokollpad, die hatte ich da mit verlinkt. Ich habe es leider auch erst vorgestern, glaube ich, irgendwie tatsächlich auf dem Schirm bekommen und dann auch ja gesehen, dass es sozusagen schon morgen ist. Deswegen wollte ich jetzt noch die Gelegenheit nutzen, das zumindest hier in der BUFO-Sitzung kurz darauf hinzuweisen, aber inhaltlich hast du natürlich vollkommen recht, Bernd. Es gibt, glaube ich, leider nur eine englische Übersetzung bisher. Gut, dann gucke ich mal, was ich heute Abend noch machen kann. Und irgendwie müssen wir da mal in einer größeren Runde drüber reden, wie wir das in Zukunft machen. Wir haben ja irgend sowas mit Bundestagswahlkampf vor uns. Ja, das ist richtig. Wir machen das jetzt auch gerade, was die internationale Koordination angeht, auch mal wieder, dass wir da nochmal neu gucken, wie wir da die Kommunikationsflüsse nochmal ein bisschen sinnvoller gestalten können. Weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir den Tagesordnungspunkt 5 Verschiedenes jetzt an dieser Stelle schließen und kommen dann zur Einladung zur nächsten Sitzung. Planmäßig ist die nächste Sitzung in 14 Tagen, das ist der 17.04., wieder um 20 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Gibt es von den Kollegen jemanden, der gerne noch eine nicht öffentliche Feedbackrunde hätte, sozusagen am 10.04. nächste Woche Mittwoch? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir die Bundesvorstandssitzung an dieser Stelle jetzt schließen, und zwar um 22.29 Uhr. Danke mich bei euch, die ihr bis zum Ende durchgehalten habt und auch an Sebastian, der schon ein bisschen früher weg musste, und wünsche euch einen schönen Abend.